Okay, das Buch ist das eine und seine Vorstellung. Es gibt aber sowieso im Moment etliche Anlässe, mal wieder über Demokratie nachzudenken und zu diskutieren. Es gibt diese Europawahl. Und eine der am meisten rumschwirrenden Argumentationen ist sehr kurz und die heißt: Europa ist eine Demokratie, Doppelpunkt geht wählen. Oder so: Bremen wählt Demokratie. Da wird gar nicht für die Demokratie und das Wählen in ihr argumentieren, sondern einfach mit der Demokratie. Neulich war Geburtstag des deutschen Grundgesetzes und da hat prominent der Bundespräsident gesagt: Dank der Mütter und Väter des Grundgesetzes ist Deutschland heute eine Demokratie. Und dann kommt gar nichts. Was das denn ist, diese Demokratie? Aber es kommt eins. Deswegen muss man für die Demokratie kämpfen. Es ist so diese Logik: Demokratie ist ein hohes Gut, weil man dafür kämpfen tut. Das ist eine Unart, die ist total durchgesetzt. Es ist die Unart, nichts zu sagen, was Demokratie ist, schon gleich nicht dadurch irgendwie zu begründen, warum das eine akzeptable Sache ist, sondern es wird ausgegangen davon, dass Demokratie ein unhinterfragbarer, nicht näher zu begründender Wert ist, der dann alles Mögliche gut begründet. Weil im Umkehrschluss ist üblich, wenn einer Politik oder sogar einem ganzen Staatswesen nachgesagt wird, es sei undemokratisch, es sei keine Demokratie, dann ist das jedem ist es bekannt, geläufig, so ziemlich schärfstes Unwerturteil über diese Politik, über dieses Staatswesen. Diese Unart, nichts über Demokratie zu sagen, nichts zu begründen, warum man etwas von dieser Staatsform halten soll, sondern umgekehrt vom Wert Demokratie auszugehen und mit ihm alles Mögliche zu messen und zu begründen. Diese Unart zu denken pflegen übrigens auch und gerade die, die sehr kritisch auf die deutsche Demokratie schauen und sagen: Naja, gemessen am Eigentlichen der Demokratie sei die wirkliche deutsche Demokratie so recht keine. Eine ziemliche Abweichung. Vielleicht sogar geradezu ein Vergehen gegen sie. Auch da wird eben mit dieser Art zu denken operiert, dass Demokratie als ein nicht näher zu begründender und unhinterfragbarer Wert in den Raum gestellt wird und als Maßstab des politischen Urteils benutzt wird. Gegen diese Unart soll heute ein bisschen erläutert werden, was Demokratie ist. Das ist auch das Bemühen dieses eher angepriesenen Buchs. Und das Buch sagt in seiner Überschrift, Demokratie ist eine Form politischer Herrschaft. Punkt. Und zwar heißt dann die Unterüberschrift, die perfekte Form politischer Herrschaft für bürgerliche Verhältnisse. Für bürgerliche Verhältnisse des kapitalistischen Konkurrierens. Gut, das stelle ich jetzt mal, wie dieses Buch das mit einem Titelbild auch macht, als These in den Raum. Will mich damit aber darauf festlegen und uns beide darauf festlegen, dass wir einfach ein paar Bestimmungen zu der wirklichen Demokratie, zu dieser Form politischer Herrschaft, wie sie in Deutschland existiert, vortragen wollen. Dabei, und das ist jetzt ein kleiner Kniff, dabei ist es ja eigentlich allen, auch denen, die die Demokratie so hochleben lassen, überhaupt kein Geheimnis, sondern selbstverständlich, dass Demokratie eine Staatsform ist. Dass es sich da um politische Herrschaft über die zur Gesetzestreue verpflichteten Bürger handelt. Das ist übrigens auch und gerade denjenigen bekannt, das geht ihnen sogar durch den Kopf, die Demokratie so hochleben lassen. Genau da, beim Gedanken an Demokratie ist politische Herrschaft, siedeln Sie nämlich den hohen Wert der Demokratie an. Der Gedanke, der da durchgesetzt ist, heißt, das Hässliche an Herrschaft, also die Unterordnung, die Unterwerfung von Volk und Bürgern unter politische Vorgaben, die Unterwerfung der Leute, der Gegensatz politischer Regelungen zu den Bürgern, dieses Hässliche sei in der politischen Herrschaft namens Demokratie überwunden. Und zwar wegen der Rolle, und durch die Rolle, die in dieser Staatsform das Volk bzw. die Bürger haben. Da bohren wir jetzt mal nach. Wir schauen uns wirklich als erstes mal die Rolle des Bürgers respektive des Volkes an, die in der wirklichen Demokratie wirklich haben. Und zwar nicht in dem allbekannten, nervigen, sich mit Bürokratie rumschlagenden Alltagsleben, sondern in dieser schönsten Stunde der Demokratie am Wahlsonntag. Dieser periodisch wirklich außerordentlichen Gelegenheit zu einem politischen Freiheitsakt der Bürger und des Volks. Und es ist ein Freiheitsakt, allerdings mit einem bemerkenswerten Inhalt. Dazu mal folgende Überlegung. Schon bei dieser Gelegenheit, nach 4 Jahren ist mal wieder Wahlsonntag, kann einem klar werden, diese Gelegenheit ist nicht Werk der Bürgerschaft. Alles an dieser Wahl, der Termin, der Wahlmodus, die Zugelassenheit von Wählern und Kandidaten, das gebotene Vorgehen vor der Wahlurne, die Auszählung, die Auswertung der Auszählung, das amtliche Ergebnis. All das bekommen Bürger mit Gesetzeskraft vorgegeben. Nichts davon beantragt, beschließt, organisiert und führt durch die Bürgerschaft. Die werden, wie es so heißt, zur Wahl geladen. Das ist das aktive Wahlrecht. Von Staats wegen im Rahmen gesetzlicher Regelungen zur Wahl geladen zu werden. Auch das mal geprüft, was dann die Bürger wirklich ganz frei auswählen. Da führt ihnen keiner die Hand. Aber das, was es da auszuwählen gibt, Parteien und Kandidaten, die werden ihnen auch vollständig von denen vorgegeben. Von den Parteien und denen, die es innerparteilich geschafft haben, Kandidat zu werden. Auch das übrigens findet alles wieder nach gesetzlichen Vorgaben des Staates statt. Wie sehr es dem Staat bei diesem Wahlakt um sich geht, um seine Stabilität, um seine Handlungsfreiheit gegenüber dem Volk, ums zuverlässige Durchregieren über eine ganze Legislaturperiode. Das macht der Staat eigentlich mit den gesetzlichen Regelungen gerade auch auf der Seite derer klar, die sich wählen lassen wollen. Da gibt es Prüfungen auf Verfassungstreue. Da gibt es eine 5%-Klausel, die verhindern soll, dass es zu viele Parteien im Parlament gibt. Da gibt es immer mal wieder Änderungen an der Länge der Legislaturperiode. Alles Regelungen, denen abzulesen ist, hier geht es dem Staat um sich, hier geht es um die Zuverlässigkeit des Regierungsgeschäfts des Staates. Übrigens, wer noch Sozialkunde gehabt hat, heute gibt es das glaube ich gar nicht mehr, der hat das seinerzeit mal richtig gelernt in der Schule, als die Lehre aus Weimar. Eins darf Demokratie nicht sein, das Durcheinanderbringen des Regierens durch die Wähler. Man kann das mal so, das ist das passive Wahlrecht, über das ich jetzt gesprochen habe. Das passive Wahlrecht regelt wirklich durch Verfassung und Gesetz genau die Sorte Mandatierung von Politikern, die der Staat im Sinne einer zuverlässigen Regierungsfähigkeit braucht. Jetzt habe ich nur über die Gelegenheit der Wahl geredet. Über das, wie die Leute überhaupt zur Wahl kommen und was ihnen dann zur Wahl gegeben wird. Schauen wir uns jetzt mal den Wahlakt an. Der Wahlakt ist, und das ist erstmal bloß eine Beschreibung, die vollständig kommentarlose Abgabe einer Stimme. Ein Ja zu einem Kandidaten, zu einer Partei, manchmal beides. Ein Ja zu einem Kandidaten und zu einer Partei. Vollständig kommentarlose Abgabe einer Stimme. Dann ist sie wirklich nur dieses Kreuz. Dann ist sie eine Eins, ohne nähere Einheit. Dann ist die Stimme für gar nichts anderes tauglich, als sie mit anderen Stimmen zusammenzuzählen. Mehrheiten auszuzählen, Minderheiten auszuzählen. Und so ist die Stimme des Wählers nichts als ein wirklich atomistischer Beitrag zu der durch Mehrheit und Minderheit, durchs Auszählen herbeigeführten Entscheidung, wer wirklich ermächtigt wird von den Kandidaten und Parteien zum Gebrauch der Staatsgewalt und der eben dann zur Minderheit gehört. Eine Bemerkung noch zu diesem großen, gelobten Institut, dass die Wahl frei, gleich und geheim ist. Das hat eine interessante Seite, die will ich gar nicht bestreiten. Staaten, die sowas organisieren, kennen ihre Politiker und Politikerinnen und Parteien als welche. Die vom Standpunkt des unbedingt erfolgreich sein sollenden Machterwerbs schon gerne den Bürgern die Hand führen würden. Die Seite hat's. Aber das Gleiche, frei, gleich und geheim, hat noch eine andere Seite und die ist sehr ernüchternd, was die Bürger anbelangt in dieser Einrichtung. Frei, gleich und geheim ist nämlich der vollständig zuverlässige Ausschluss davon, dass die Wahl und der Wahlakt irgendwie so etwas sein könnten wie eine Beratschlagung der Bürgerschaft über das, was sie meinen, was sie brauchen, wie man das macht. So etwas wie eine kollektive Beschlussfassung, so machen wir das. Und dann geht's auf. Das ist mit frei, gleich und geheim wirklich zuverlässig ausgeschlossen. Wahlen sind kein Verfahren, sind nicht dafür vorgesehen, dass Bürger ihre Interessen abgleichen und zur Verwirklichung bringen. Sie sind wirklich so organisiert, dass es bei dieser atomisierten Stimme bleibt, die dann in das Auszählungsverfahren der dafür zuständigen staatlichen Organe fallen. So, kollektive Beauftragung durchs Verfahren ausgeschlossen und das wählende Individuum, der freie Mensch, der braucht natürlich, um am Wahlsonntag sich auch bei Regen aufzuraffen und ins Wahllokal zu gehen, Gründe, warum er das tut. Er kriegt auch welche geboten und es gibt Wähler, die mehr oder weniger darüber nachdenken und sich ihre Wahlentscheidung, die entscheiden sie wirklich, schwer machen. Es ist nur so, im Wahlakt bleibt von all diesen Begründungen des Wählers, warum er das jetzt macht und warum er dem die Stimme gibt, nichts übrig. Auch das steckt in diesem kommentarlosen Kreuz drin. Dadurch ist es organisiert. Für den Wähler ist es eine unverzichtbare Begründung, wirklich zum Wählen zu gehen. Für die Wahl, wie der Staat sie organisiert, ist es etwas, von dem abgesehen wird. Man kann sich als Wähler, das machen auch manche, sogar eine ziemlich häufige Übung, zurechtlegen, ich will eine Partei unbedingt von der Macht abhalten. Seit Ewigkeiten gibt es das Gerede vom ich wähle das kleinere Übel. Nie meint einer, er wählt jetzt ein Übel, aber das ist wurscht. Ich will eine Partei von der Macht abhalten, die ich für das größere Übel halte. Das kann man sich vorlegen und deswegen wählen gehen. Man kreuzt aber nie das an, sondern immer nur ein Ja für eine andere Partei und einen anderen Kandidaten. Man kann sich entscheiden zur Wahl mit dem Gedanken, ich setze dann auf eine für mich und meine Familie verträglichere Politik, wenn die gewinnen. Das kann man sich wünschen, darauf kann man hoffen. Macht aber nur ein kommentarloses Kreuz für Politiker, damit die dann entscheiden, wie die Politik geht. Dieses kommentarlose Kreuz für Politiker muss man sich nicht so kompliziert machen. Viele machen sich es auch gar nicht so kompliziert. Es reicht auch, um zu sagen, also dieser Friedrich Merz mit seiner aparten Stirnglatze gefällt mir am besten. Der hat mein Vertrauen, deswegen kreuze ich ihn an. Für die Entscheidung, die man hat in der Wahlkabine, ist auch das eine hinreichende Begründung für einen Wähler, sich zu entscheiden. Im Wahlkreuz ist es genauso durchgeixt, wie diese komplizierte Überlegung mit dem kleineren Übel. Also, was für den Wähler, dafür, dass er sich entscheidet, unentbehrliches, solche Überlegungen, ist für das Wahlkreuz vollkommen nicht entscheidend und entfällt. Und übrigens unterschreibt jeder Wähler, wenn er wählen geht, dieses wunderbar abstrakte Prinzip gleich mit, als von ihm anerkannt, Mehrheit entscheidet. Man akzeptiert, dass Mehrheit entscheidet, akzeptiert also auch, dass man auch in der Minderheit landen kann. Und das kreuzt eigentlich jeder Wähler, wenn er seine Stimme in den Kasten wirft, damit sie nach Mehrheitsprinzip ausgezählt werden kann, gleich mit an. Daraus mache ich folgende Schlussfolgerung. Die wirkliche, die objektive, die stehenbleibende Leistung des Willens der Wählerschaft, sowohl derer, die dem Sieger die Stimme gegeben haben, wie derer, die der dann unterlegenen Minderheit die Stimme gegeben haben, ist bei beiden ein und dasselbe. Sie stimmen einfach zu, dass sie regiert werden. In der Form, dass sie sagen, der soll es machen, die soll es machen. Die Partei, der Kandidat. Und umgekehrt, in dieser Form, dass Sie das auswählen, stimmen Sie, egal bei wem Sie das Kreuz machen, zu, dass es das geben soll, das Regieren über Sie. Sie, das ist ein komisches Wort, aber ich benutze es einfach mal, weil das immer benutzt wird. Sie delegieren in der Wahl eine Entscheidungsfreiheit, die Sie nie hatten. Die Entscheidungsfreiheit haben nämlich die, die Sie wählen. Und das tun Sie in jeder Wahl immer wieder. Egal, wo Sie ankreuzen, machen Sie das. Sie unterschreiben die Übertragung der Entscheidungsfreiheit in allen politischen Fragen, denen, die Sie wählen. Das tun Sie in jeder Wahl immer wieder, also endgültig. Der Staat und das Regiertwerden stehen nie zur Wahl. Das Ja-Sagen dazu wird abgeliefert, indem man ganz frei wählt, wer das machen soll. Und genau so, das ist die Wahrheit von diesem Freiheitsakt, ist die Wahl von Staatswegen eingerichtet. Darauf kommt es in ihr überhaupt an. Aus diesem kurzen Freiheitsakt des Bürgers eins von den Wahlangeboten vorzuziehen, gehen die Gewählten als wirklich Ermächtigte hervor. Ermächtigt zum Gebrauch der Staatsmacht für das, was sie politisch für richtig halten. Da müssen Sie sich übrigens gar keine Mühe geben, die Staatsmacht finden Sie vor, mit einem Riesenapparat. Sie gehen als die Ermächtigten aus der Wahl hervor, denen gegenüber war der Wähler nie ermächtigt, sondern ist und bleibt der politischen Herrschaft zu gesetzestreuem Gehorsam verpflichtet. So, das waren meine hoffentlich bündigen Erläuterungen zu dieser Sternstunde der Demokratie. Ich will daran mal anschließend ein bisschen darüber reden, worin diese Ermächtigung, von der Jonas jetzt geredet hat, besteht. So viel haben wir jetzt beisammen, dass das eine Ergebnis, das bei der Wahl zuverlässig rauskommt, ist, dass, egal wen man gewählt hat, eine neue Regierung drankommt, die es macht. Dem gibt man seine Zustimmung. Gut. Also eine Form, sich frei dafür zu entscheiden, ja, ich möchte gerne eine neue Herrschaft über mir. So, wenn man das mal von der Seite nimmt, zu was werden die denn da eigentlich ermächtigt? Das ist ja immerhin interessant. In dieser Gesellschaft braucht wirklich bloß das Amt seinen Amtsinhaber wechseln. Da kommen neue Leute in die Regierung. Und prompt haben sie die Befugnisse dazu, über im Prinzip alles in dieser Gesellschaft zu bestimmen. Wer gewählt ist, hat die Befugnisse dazu, neue Gesetze zu erlassen und darüber zu entscheiden, was in Deutschland so erlaubt und verboten ist. Das ist ja auch überhaupt das, warum Politiker um dieses Amt so konkurrieren. So, wenn es aber so ist, dass in diesem Amt der Regierung schon diese ganze Macht, um die es den Politikern im Wahlkampf geht, drinsteckt. Also diese Macht schon in dem Amt vorliegt. Das kriegt man auch daran mit, das wird dann in der Demokratie richtig, das wird in der Demokratie richtig friedlich übergeben. Darauf sind sie richtig stolz in der Demokratie, dass man hierzulande die Übergabe von Macht friedlich hinkriegt. Ja, wie? Indem jemand anderes dasselbe Amt innehat. Gut. Wenn es aber so ist, dass das alles schon im Amt feststeht, dann möchte ich mal andersrum einen Moment drüber reden, dann bedeutet das aber auch schon eine Handvoll Aufgaben, die mit diesem Amt eben feststehen. Das eine ist ja auch kein Geheimnis. das, worum es jetzt in diesem, das, was dieses Amt repräsentiert, ist überhaupt das Gewaltmonopol dieses Staates über Deutschland. So. Und das bedeutet, dass dieser Staat über im Prinzip alles, was irgendjemand tut, sein letztes Wort hat. Man kann keinen Schritt hierzulande tun, ohne dabei entweder etwas Erlaubtes zu tun, also auf jeden Fall den Staat auf seiner Seite zu haben, während man das tut, oder etwas Verbotenes zu tun, bei dem klar ist, da muss ich jetzt total aufpassen, dass nicht gleich die Polizei kommt. Und wenn ich was Erlaubtes tue, dann weiß auch gleich wieder jeder, und ich muss es genau so und so tun, damit es auch wirklich immer noch erlaubt ist, weil mit jeder Erlaubnis auch gleich feststeht, wie weit sie eigentlich reicht. Man kriegt es umgekehrt als Sorge mit. Wenn sowas mal in irgendeiner, und sei es bloß mal eine Straße, nicht so ist, dann heißt es, da liegt ein rechtsfreier Raum vor. Und das ist ungefähr die größte Katastrophe, die man sich in diesem Staat vorstellen kann. Gut, wenn das so ist, dann möchte ich daraus mal einen kleinen Schluss ziehen. Nämlich, dann geht dieser Staat offensichtlich davon aus, dass das nötig ist. Dann geht er offensichtlich davon aus, dass er mit seiner Gewalt bis in jeden Winkel dieser Gesellschaft reichen muss. Dass es an ihm liegt, jeden Winkel zu regeln. Das heißt, der Staat geht an der Stelle davon aus, dass diese Gesellschaft eine Gesellschaft ist, die von Gegensätzen bestimmt ist, die es ihrerseits nötig haben, dass eine staatliche Gewalt daneben tritt und sagt, du darfst so weit und du darfst so weit. Der muss also davon ausgehen, dass er es mit einer Gesellschaft voller Gegensätze zu tun hat, die nach einer Ordnung verlangen, die er durchsetzt. So, das heißt, für diese Gesellschaft voller Gegensätze organisiert der Staat einen Zusammenhang hin, der alles zu einer Frage von Rechten und Pflichten macht. Und damit das geht, damit er das auch wirklich bis in jeden Winkel der Gesellschaft durchsetzt, ist immerhin ein ganzer Apparat nötig, der von einem Bundeskanzler bis zu einem Straßenbullen oder auch von einer Behörde bis zum Knastaufseher reicht. Ein ganzer Apparat voller Ämter, die zu diesem Staat einfach dazugehören, die allesamt dafür sorgen, dass das staatliche Machtwort, die Gesetze, die mal aufgeschrieben sind, auch wirklich bis in jeden Winkel gelten. Dass es eben rechtsfreie Räume nicht gibt. So, auf die Art gilt dann aber auch dieses staatliche Machtwort wirklich universell. So, das war mal die eine Bestimmung zu, was ist eigentlich dieses S, was da gewählt wird? Und was, zu dem in der Wahl die Zustimmung organisiert wird. Weil es aber so ist, dass dieser Staat von einem Verhau einer gegensätzlichen, von Gegensätzen bestimmten Gesellschaft ausgeht, ist andererseits damit der Aufgabenkatalog noch überhaupt nicht fertig. Und wenn man dem mal ein bisschen weiter nachgeht, dann folgt auch die Frage, was jetzt für die Ordnung, die er diesen Gegensätzen gibt, so alles nötig ist, folgt seinerseits einigen Prinzipien, und denen will ich jetzt auch mal nachgehen. Ich habe mich da etwas an den Ministerien orientiert, die immer noch jede Regierung für nötig hält und die wirklich einfach zu diesem Staat dazugehören. Und aus dem Ministerium möchte ich mal ein paar Schlüsse ziehen auf, was ist eigentlich das S, worum es diesem Staat geht. Ich fange mal an mit dem Finanzministerium. Das Erste, was einem mal am Finanzministerium auffallen könnte, ist, dass dieser Staat einer ist, der sich selber darauf festlegt, dass er für alles, was er so an Dienstleistungen für seine Herrschaft braucht, sich auf das Mittel festlegt, auf das alle anderen in der Gesellschaft übrigens auch festgelegt sind, nämlich das Geld. Dass dieser Staat sich immerhin dazu entschieden hat, zu sagen, nein, ich herrsche nicht einfach per Kommando. Nein, wenn ich einfach, ob es um einen Straßenbau oder einen Polizisten geht, nein, ich befehle das nicht einfach, sondern ich bezahle das. So, dieser Staat organisiert seine Herrschaft ernstlich mit Geld. Und wie kriegt er das? Naja, er nimmt es eben von den Einkommen, ob arm, ob reich, auf die er in dieser Gesellschaft Zugriff hat, per Steuern weg. So, er bedient sich an dem privaten Geldverdienen, um das es jedem Menschen hier gehen muss. Da kommt man auch gleich schon auf das nächste Ministerium, das schließt sich da richtig an. Naja, wenn das schon so ist, dass diese ganze Gesellschaft auf das Geld verwiesen ist, als das Ding, womit man überhaupt an Güter der eigenen Bedürfnisse kommt. Naja, dann organisiert der Staat ein zweites Ministerium hin, das auch von einer Daueraufgabe zeugt, nämlich das Wirtschaftsministerium. Das verbirgt richtig für den Zweck dieses Staates. Das ist ungefähr das Ministerium, an dem sich ein Stück weit der Erfolg und Misserfolg ganzer Regierungen entscheidet, nämlich an der Frage, hat es eigentlich allgemein ein Wachstum gegeben? Hat es eigentlich insgesamt in der Gesellschaft ein Wachstum in privatem Geldverdienen gegeben? Das ist die Aufgabe von diesem Wirtschaftsministerium. Kriegt man es hin, dass die Gesellschaft bei dieser Aufgabe, man muss sich halt ums Geld kümmern, insgesamt erfolgreich ist? Gut, wie geht das? Ich fange mal mit der Seite an, bei der man in Sachen Geld verdienen überhaupt wirklich von sowas wie einem Wachstum reden kann. Das sind nämlich diejenigen, bei denen Geld verdienen darin besteht, dass sie erstmal welches haben. Die haben Geld und können das investieren. Können also mit diesem Geld lauter Zeug kaufen. Da ist jetzt mal für heute eins interessant, die können damit nicht nur Zeug kaufen, sondern die können damit auch noch Arbeit kaufen. Das ist auch so eine Schönheit dieser Gesellschaft. Das Geld ist glatt dazu in der Lage, ganze Produktionsmittel von Maschinen bis Rohstoffe inklusive die Arbeit von Menschen, die an den Maschinen dann arbeiten sollen, einzukaufen. Ja, sowas kann man hierzulande mit Geld machen. Und der Reiz davon ist auch wieder jedem klar. Wer das Geld auf diese Weise investiert hat und jetzt einen ganzen Produktionsprozess unter seinem privaten Kommando hat, ja, der hat dann auch alles Recht dazu, die Produkte dieses Produktionsprozesses zu verkaufen zu einem Preis, der ihm tatsächlich ein Wachstum des eigenen Geldes bringt. Ja, das ist eine Form von Geldverdienen, um die dieser Staat sich im Wirtschaftsministerium intensiv kümmert. Andererseits ist damit eigentlich auch schon die andere Seite des Geldverdienens angesprochen. Ja, was ist denn mit denjenigen, die nicht selber über Geld verdienen, über Geld verfügen, dass sie investieren können? Naja, die sind darauf verwiesen, genau in so einer Art Produktionsprozess arbeiten zu gehen, dafür einen Lohn zu verdienen und so ein privates Geldverdienen zu organisieren. Das heißt, der Dienst am Wachstum eines anderen Geldverdieners ist die Art, wie das Geldverdienen bei der Mehrheit der Menschen stattfindet. Die heißen deswegen dann auch lohnabhängige Menschen, weil sie von dieser Art Einkommen abhängig sind. Wenn man jetzt mal einen Blick zu den nächsten Ministerien wirft, die zu diesem Staat dazu gehören, dann fällt einem auf, was dieses Leben als lohnabhängiger Mensch so bedeutet. Jetzt könnte einem nämlich mal auffallen, es gibt neben dem Finanzministerium und dem Wirtschaftsministerium einen ganzen Katalog von Ministerien, die sich um das Soziale kümmern. Da kann man jetzt mal an, die werden dann je nach Legislatur auch mal unterschiedlich zusammengewürfelt. Da gibt es Ministerium für Soziales, da gibt es Ministerium für Arbeit, da gibt es ein Ministerium für Gesundheit, Ministerium für Bildung, garantiert noch welche jetzt nicht genannt. Erstmal so, wovon zeugen diese Ministerien? Offensichtlich geht dieser Staat einfach selbstverständlich davon aus, dass das Leben als lohnabhängiger Mensch, dass das Leben von dem Einkommen, das man mit Arbeit generiert, nicht einfach dazu taugt, davon ein Leben zu fristen. Dieser Staat sagt jedenfalls, ihr braucht definitiv eine Betreuung, wenn ihr arbeitslos werdet. Das kriegt ihr garantiert nicht alleine hin. Ihr braucht garantiert eine Betreuung, wenn es darum geht, dass ihr krank werdet und irgendwie wieder gesund werden müsst. Auch das kriegt ihr garantiert nicht alleine hin. Gut, sagt der Staat, er kümmert sich um eine Arbeitslosenversicherung, kümmert sich um eine Rente, eine öffentliche Gesundheitsversorgung, ein Bildungswesen und so zu. So, die eine Seite davon war jetzt, wovon zeugt das? Ja, dieser Staat geht davon aus, dass das definitiv nötig ist für diese Existenzweise als lohnabhängiger Mensch. Andererseits, was richtet er denn damit ein? Es sind ja immerhin lauter Ministerien, die jetzt dafür da sind, das Leben in Abhängigkeit von dieser Einkommensquelle, das Leben als Abhängiger von Lohn, führen zu können. Der Ausgangspunkt ist, offensichtlich geht das nicht einfach. Offensichtlich ist ein Leben als lohnabhängiger Mensch in dieser Gesellschaft für sich nicht zu haben. Der Staat sagt doch. Der Staat sagt doch, genau das und überhaupt nur das ist für euch zu haben. Ein Leben als lohnabhängiger Mensch und das bitte ein Leben lang. Darin sollt ihr bitte ein Leben lang erhalten bleiben. Insofern ist es jetzt auch nicht weiter verwunderlich, wenn man mal an das nächste Ministerium, an ein Innenministerium denkt. Auch das gehört hier dazu. Jetzt hat man mal ein paar von diesen ökonomischen Gegensätzen auf dem Tisch, die der Staat regelt. Dann ist auch klar, worin eigentlich der dauernde Ordnungsbedarf, der dauernde Gewaltbedarf besteht. Es braucht eben dann tatsächlich ein Innenministerium, das in der ganzen Gesellschaft mit Gewalt durchsetzt, dass diese Ordnung alternativlos ist. Und das richtet sich jetzt an alle verschiedenen Arten von Geldeinkommen. Da kann man einerseits an die Seite denken, wer in Armut lebt, ist definitiv darauf verpflichtet und wird von einem Innenministerium mit Polizeigewalt auch gerne daran erinnert, dass jedenfalls ein Übergang aufs Eigentum anderer definitiv nicht erlaubt ist und man sich das definitiv auch nicht leisten kann. Sondern die einzige Art, mit der eigenen Armut umzugehen, besteht darin, arbeiten zu gehen, einen Lohn zu verdienen und ein Unternehmen damit reicher zu machen. Genauso auch ein Übergriff auf andere Menschen. Auch da kümmert sich ein Innenministerium darum, nein, auch das darf nicht dazu gehören. Aber man kann auch mal an die andere Seite denken. Dieser Staat kümmert sich auch darum, dass wenn Unternehmer sagen, du kannst bei mir arbeiten und ich zahle dafür einen Lohn, dass dann diese Löhne auch definitiv gezahlt werden. Dass auch sowas wie ein Mindestlohn, den der Staat durchgesetzt hat, nicht einfach auf dem Papier existiert, sondern tatsächlich gezahlt wird. Es reicht übrigens bis hoch zu so Fragen, die jetzt wirklich nur noch Unternehmen zwischeneinander betreffen, ob es jetzt um Industriespionage oder irgendwelche Patentstreitigkeiten geht. All das betrachtet dieser Staat als sein Regelungsgegenstand und kümmert sich damit darum, dass diese verschiedenen gegensätzlichen Interessen auf ein funktionales Verhältnis festgelegt sind. Da geht ja davon aus, es braucht offensichtlich überall Gewalt dafür, dass aus diesem Verhau von Gegensätzen sowas wie ein gesellschaftlicher Zusammenhang wird. Eine Ordnung eben. Ich möchte als Ergänzung nochmal an den Ausgangspunkt anknüpfen. Wir hatten die Wähler. Jetzt sind wir bei den Gewählten. Die haben sich wählen lassen dafür, dass sie die Macht haben. Die Macht finden sie vor, in Gestalt eines durchorganisierten Staatsapparats. Und jetzt kommt was Bemerkenswertes. Diese zum Gebrauch der Macht ermächtigten Politiker und Politikerinnen finden im Staat nicht einfach bloß das Mittel ihres Machtgebrauchs vor, sondern lauter Notwendigkeiten, die sie erledigen müssen unter Einsatz ihrer Macht, damit die Macht, mit der sie zu Werke gehen, erhalten bleibt und wächst. Die komische Freiheit eines demokratischen Politikers, das war dein Stichwort ganz am Anfang, besteht in dem Ausfüllen von Ämtern, in dem lauter zu erledigende Herrschaftsaufgaben für die Sorte Gesellschaft institutionalisiert sind, die sie unbedingt beherrschen wollen. Das wollte ich nochmal sagen, damit von diesem Ausgangspunkt, mit dem der Jäger eingestiegen ist, klar wird, was das soll. Sie müssen, um die Zuverlässigkeit überhaupt ihres gewaltsamen Durchgriffs in der ganzen Gesellschaft sich kümmern, brauchen dafür Geld, benutzen dafür das Wachstum des Geldes in der Gesellschaft, müssen sie folglich um die Folgen kümmern, die das bei den abhängig Beschäftigten anrichtet und so weiter. Ja, das, diesen roten Faden vom Einstieg wollte ich nochmal erläutern. Ja, in dem Sinn, gut, jetzt hat man mal diese Seite ein Stück weit beisammen. Ne? Was sind die Notwendigkeiten, die sich Politiker, wenn sie sich wählen lassen wollen, so in Gestalt der Ämter, in die sie sich wählen lassen wollen, worin bestehen die? Jetzt könnte einem andererseits mal auffallen, es gibt ja Alternativen. Es ist ja gar nicht so, dass es jetzt einfach DDR-mäßig eine Partei sagt, hier ist unser Programm, wählt uns, gebt uns eure Zustimmung für dieses Programm. Sondern diese Demokratie leistet sich eine ganze Reihe von Alternativen, die das zu einem politischen Streit machen. So, da gibt es dann Parteien, die sagen, man muss ja mal den Sozialstaat viel weiter ausbauen. Man muss mal, was weiß ich, das Bürgergeld erhöhen, das Kindergeld und die Renten sowieso. Da gibt es die anderen Parteien, die sagen, nein, nein, das ist alles erstens sowieso gar nicht finanzierbar und zweitens muss man sich mal mehr um die Wirtschaft kümmern. Es gibt Parteien, die sagen, man muss mal für viel mehr Polizeigewalt sorgen. Man muss sich mal darum kümmern, dass dieser Staat wirklich sein Gewaltmonopol bis in alle Ecken durchsetzt, weil da entdecken sie einen Mangel. Dann gibt es andere Parteien, die sagen, man müsste es genau umgekehrt machen. So richtig die Menschen auf diese Ordnung festlegen, wird man doch besser darüber hinkriegen, dass man mal ein bisschen weniger Polizei und ein bisschen mehr Sozialarbeiter beschäftigt. Da hätte man doch mal so die menschliche Seite von Menschen darauf verpflichten, dass sie sich unter diese Ordnung dann aber auch wirklich unterwerfen. So und so weiter, die Alternativen kennt man ja. An all dem ist jetzt ein Gedanke mal eher leicht zu haben. Gerade in dem, wie ich es jetzt erzählt habe, sollte ja deutlich sein, naja, das sind jetzt auch nicht Alternativen, die etwas ganz anderes wollen, sondern es sind halt Alternativen dieses staatlichen Programms. Ja, alternative Arten. Das, was ich eben an den Ministerien gezeigt habe, durchzusetzen. Ich will aber ein bisschen mehr sagen. Ich meine nämlich, es gibt einen Grund für diese Alternativen. Um sich dem zu nähern, könnte einem ja wieder eins auffallen. Das sind alles Alternativen. Das gilt übrigens auch schon wieder für fast alle, die ich hier auch nicht genannt habe. Das sind alles Alternativen, die im Prinzip existieren, seit es diesen Staat gibt. Das sind alles Alternativen, die sind überhaupt nicht neu und die sterben partout nicht aus. Dann liegt es vielleicht daran, dass das Alternativen sind, die zu dieser Ordnung auf ihre Art dazugehören. Ich möchte nämlich mal behaupten, das sind Alternativen, die auf ihre Art mit einem tatsächlichen Widerspruch der Ordnung, von der ich eben geredet habe, umgehen. Ich will das mal versuchen zu zeigen an einem Beispiel. Ich kann auch später noch ein anderes nehmen. Nehmen wir mal am Beispiel Soziales. Da hat es ja diese Nation wirklich mal geschafft, sich darum zu kümmern, dass das Geldverdienen so insgesamt gelingt, wie indem sie eine Agenda 2010 eingeführt haben, die darin bestand, man unter anderem, man verarmt mal die Arbeitslosen so weit, dass im Prinzip alle genötigt sind, arbeiten zu gehen. Nebenbei hat man noch den Lohn dieser Nation insgesamt so gesenkt, dass dann der Schröder sich hinterher stolz hinstellt und sagt, wir haben einen der besten Niedriglohnsektoren aufgebaut, den es in Europa gibt. Ja, ist doch schön. Es ist so eine Art, wie diese Nation es wirklich hingebracht hat, die Wirtschaft insgesamt erfolgreich wachsen zu lassen und die Arbeitnehmer so billig zu machen, dass sie im Prinzip wirklich alle gebraucht werden. So, einerseits. Jetzt kommen andere Parteien und sagen, Moment, könnte es nicht so sein, dass man gerade durch die Verbilligung der Arbeitslosen und die damit einkehrende Verwahrlosung von gar nicht wenigen dieser Gestalten sich am Ende doch vielleicht ein Arbeitskräftereservoir kaputt macht. Da denken Sie dann vor allem an sowas wie Kinder aus Hartz-IV-Familien. Ja, könnte es nicht so sein, dass damit eigentlich Deutschland sich selber ins eigene Fleisch schneidet? So, und dann sagen Sie, gut, dafür braucht es doch wohl eine Reform. Ein erster Schritt ist, dass man das ein bisschen mehr anerkennt und nicht mehr Hartz IV, sondern Bürgergeld dazu sagt. Aber gut, jetzt gibt es Parteien, die sagen, für ein gelingendes Geldverdienen müsste man doch denjenigen, die jetzt wegen ihrer Verbilligung so verwahrlosen, irgendwie mehr unter die Arme greifen. Und ich meine, an dem hin und her könnt einmal aufhören, die ringen um einen Widerspruch, den es bedeutet, wenn der Staat sagt, er möchte insgesamt ein Leben von Lohn ermöglichen. Der möchte, dass die Mehrheit der Gesellschaft als Lohnabhängige ein Leben frisst. Ja, was heißt das? Einerseits kann man sagen, ist doch wunderbar, wenn sie alle so arm sind, dass sie definitiv gebraucht werden. Ja, dann leben sie von Lohn und von sonst nichts. Hat wunderbar geklappt. Andererseits muss man sagen, aber wenn sie so sehr verarmt sind, wenn die Löhne so weit verbilligt sind, dass sie wirklich alle gebraucht werden, ja, dann ist aber auch ein bisschen die Frage, ob ein Leben davon wirklich möglich ist. Kommen auch so Fragen auf, wie muss sich dann der Staat nicht um lauter Aufstocker bemühen? Muss dann nicht der Staat am Ende das zahlen, was die Arbeitgeber nicht zu zahlen bereit sind? Also man merkt, das ist eben für sich ein widersprüchliches Programm. Ein Leben von Lohn. In den Kapitalismus zu ermöglichen. Ich könnte das jetzt auch an einem anderen Beispiel machen, aber ich mache mir erstmal hier Punkt, sonst das können wir in der Diskussion noch nachtragen. Ich möchte lieber mal einen Schluss aus dem Ganzen ziehen. Jonas hat ja nochmal daran erinnert, der Titel hieß Demokratie, die perfekte Form bürgerlicher Herrschaft. Und in einer Hinsicht hat man jetzt, meine ich mal, das eingelöst. Inwiefern eigentlich perfekt für die bürgerliche Gesellschaft? Ich wollte jetzt nämlich gerade mit dem, worin bestehen eigentlich die Alternativen? Sind die Alternativen, mit denen die Parteien werben, nicht am Ende Varianten, den Widerspruch, den diese Ordnung, diese kapitalistische Ordnung so enthält, zu organisieren. Ja, und das ist eben die Art, wie dieser Staat die verschiedenen Momente der Widersprüchlichkeit, die es in meinem Fall bedeutet, ein Leben von Lohn als eine Einkommensart in dieser Gesellschaft hinzuorganisieren. Die Widersprüche, die das bedeutet, wirklich auf verschiedene Parteien aufzuteilen und die Parteien darum konkurrieren zu lassen, wie genau man die verschiedenen Seiten dieses Widerspruchs betont. Das ist eben eine notwendige Daueraufgabe, die nie einfach erledigt ist. Und die deswegen alle paar Jahre wieder einen hervorragenden Parteienstreit hergeben, bei dem die Parteien dann einerseits sagen können, ja, unsere Art, das voranzutreiben, hat doch gerade super funktioniert, und die anderen können jeweils genau die andere Seite betonen. Nein, die Arbeitskräfte sind doch überhaupt nicht mehr alle nützlich, die Kinder von Hartz-IV-Familien verwahrlosen doch womöglich und sind dann gar keine echten Lohnarbeiter mehr. da braucht es doch ganz viel Reformbedarf. Ja, so macht die Demokratie ihren Widerspruch, eine kapitalistische Ordnung zu organisieren, zum Material eines Parteienstreits. Ja, insofern wirklich eine passende Art, eine bürgerliche Gesellschaft zu organisieren, zu beherrschen. In dem Sinn möchte ich mal weitermachen mit, wie sieht dann eigentlich der Wahlkampf aus? So, jetzt hat man mal die verschiedenen Alternativen ein bisschen auf ihren politischen Begriff gebracht. Aber wie sieht das jetzt aus, wenn die Parteien dafür Werbung machen? Bevor ich damit einsteige, will ich mal einen kleinen Disclaimer machen. Über den Wahlkampf gibt es im Prinzip überall eine sehr schlechte Meinung, von der ich nicht viel halte. Eine schlechte Meinung, die besteht darin, im Wahlkampf würde doch lauter Unehrlichkeit vorliegen. Da würden die Politiker einem das Blaue vom Himmel versprechen, da würden die Politiker alles Mögliche einem erzählen, an das sie sich dann am Ende doch nicht halten. So, und ich möchte mal vorwegstellen, dass ich das für verkehrt halte und dass damit die Leistung, die im Wahlkampf tatsächlich erbracht wird, grandios verharmlost wird. Über die möchte ich nämlich mal reden. Der Wahlkampf ist jetzt erstmal die Zeit, in der man die Politiker mal wirklich zu Gesicht bekommt. Da sitzt man nicht nur vor TikTok und schaut sich die Reden digital an, sondern kann sie mal wirklich live sehen. Da kommen sie zum Teil sogar bis vor die eigene Haustür, wo es einem vielleicht eher weniger lieb ist, aber kann sie auch aktiv aufsuchen auf Wahlkampfständen, die vor jedem Supermarkt stehen. Und bekommt auf die Art jetzt als Privatperson mal die hervorragende Gelegenheit, sich mit so einem Politiker direkt zu unterhalten. Da kann man dem mal alles erzählen, was einen so über die letzten Jahre auf der Leber gebrannt hat. Auch am Ende noch nicht mal groß mit der Wahl zu tun haben. Aber das kann jetzt sein, dass es weiß ich nicht, ob man jetzt die Autobahn nervig findet, die gerade gebaut wird, oder die Windmühlen, oder ob man sich an der Deicherhöhung stört, die gerade lokal beschlossen wird, oder auch, was für Schwierigkeiten man, was weiß ich, als alleinerziehende Mutter und als Pflegekraft so hat. Auch so politische Sachen gehören dahin. Eben wirklich alles, was man als eigenes Problem mit dieser Herrschaft so in letzter Zeit hatte, darf man jetzt dem Politiker erzählen. So, und dann? Jetzt hat man es dem erzählt. Das ist der Ausgangspunkt dafür, dass Politiker sich jetzt zum Subjekt einer neuen Art politischen Willensbildung machen. Das ist, meine ich, überhaupt das, worum es im Wahlkampf geht. Dass Politiker sich darum bemühen, eine politische Willensbildung der Menschen zu erreichen. Wie sieht nämlich die Antwort aus? Die Antwort ist ziemlich stereotyp, und zwar egal auf welche Frage. Die Antwort heißt erstens: Danke, dass Sie mich auf das Problem aufmerksam gemacht haben. Es ist ein wahnsinnig wichtiges Problem. Das muss man im Blick haben. Wir haben es übrigens im Blick. Die zweite Antwort ist schon weniger freundlich. Die heißt: So sehr das ein anerkanntes Problem ist, müssen Sie aber andererseits auch bedenken, dass es natürlich auch andere Menschen in dieser Gesellschaft gibt. Dass Sie natürlich nicht alleine sind. Jetzt mögen Sie ja das so sehen, dass man die Sache so machen müsste, aber bedenken Sie mal, es gibt ja auch andere. Und wir als Politiker müssen uns ja wohl um alle kümmern. So, was steckt in dieser Art Anquatsche eigentlich drin? Weil das Erste, worauf ich aufmerksam machen will. Das operiert dem Schein nach einfach mit dem Hinweis darauf, naja, es gibt halt viele Menschen in dieser Gesellschaft. Du bist nicht alleine. Ja, wer sollte das auch bestreiten? Los! Die schlichte Tatsache, es sind viele, soll jetzt gleich identisch damit sein, dass die anderen Interessen, die anderen Probleme, die der Wahlkämpfer einem da so hinzitiert, dass die im Gegensatz zu dem eigenen stehen. Da soll einfach, als wäre es die größte Selbstverständlichkeit, die Tatsache, naja, es gibt halt viele Menschen, identisch sein damit, du hast übrigens einen Gegensatz zu den anderen und die Erfüllung deines Problems, also die Hilfe bei deinem Problem, würde einen unmittelbaren Abzug bei anderen bedeuten, würde unmittelbar auf Kosten anderer gehen. Man irgendwie denkt, wo leben wir denn hier? Dass das so klar sein soll, und es ist klar. Worin besteht dann also sein Angebot? Erstens, okay, wir leben in einer Gesellschaft, in der mein Problem gleich ein die Erfüllung meines Problems gleich ein Schaden für wen anders bedeutet. Und das Angebot besteht jetzt darin, es braucht also jemanden wie mich, den Wahlkämpfer, der über euch steht, der sich mit keinem von euren Problemen einfach unmittelbar identisch setzt. Es braucht jemanden wie mich, der sich nicht einfach nur um dich kümmert und nicht einfach nur um die anderen, die ich jetzt gerade mal zitiert habe, sondern es braucht jemanden, der diese Probleme alle kennt und sich von keinem einzelnen dieser Probleme abhängig macht. Das heißt, genau genommen, was die Wahlkämpfer einem da im Wahlkampf versprechen, ist immer genau dasselbe, nämlich wir versprechen euch eine Regierungspolitik, die all die Probleme, die es in dieser Gesellschaft hat, im Blick hat, wie es dann immer so schön heißt. Das heißt, es wird überhaupt nicht versprochen, dass irgendeins der Probleme behoben wird, dass irgendeins der Interessen einfach bedient wird, sondern es wird versprochen, dass all die Probleme ihren gerechten Platz in der Ordnung bekommen. Über diese Ordnung kann man dann an der Stelle auch schon eins feststellen. Dann kann es da aber auch nicht um die Summe aller Interessen gehen. Dann kann das nicht die Zusammenfassung von all den Problemen sein, die dem Politiker so erzählt wurden. Sondern dann ist das, was er damit verspricht, die Abstraktion von all den Problemen. Politiker können das alles viel schöner sagen, die sagen dann, es braucht jemanden, der sich um Deutschland kümmert. Und wenn so ein Wahlkämpfer jetzt einen Menschen mal so weit hat, dass das klar ist, ja, es braucht jemanden, der sich um Deutschland kümmert, dann kümmert er sich zweitens um eine neue Bedeutung, die er den Problemen zuordnet, die ihm gerade noch geschildert wurden. Wenn nämlich erstmal die Nation der erste Sorgegegenstand ist, dann sehen die Anliegen der Menschen ein bisschen anders aus. Dann ist es eben nicht ein anerkannter Beschwerdegegenstand, wenn jemand sagt, Scheiße, ich habe ein Problem mit dem Lohn, den ich verdiene. Der ist immer so niedrig. Übrigens, ich bin Pflegekraft. Sondern ein anerkanntes politisches Problem wäre dann die Frage, könnte es vielleicht sein, dass Deutschland insgesamt einen Pflegenotstand hat? Dann ist das Problem nicht, meine Miete ist zu hoch, was können wir denn da machen? Sondern wenn ein Wahlkämpfer darauf blickt, und sagt, ja, das ist ein anerkanntes Problem, dann in der Übersetzung nicht deine Miete ist ein Problem, sondern könnte es nicht sein, dass Deutschland insgesamt ein Mietproblem hat, nämlich ein Problem, das darin besteht, dass Menschen so insgesamt nicht mehr einfach eine Wohnung da finden, wo sie arbeiten. Ja, das könnte ein Problem für Deutschland sein. Ich meine übrigens, das ist ein Problem für Deutschland, also wählt mich. So. Bloß was? Bloß das, da liegt erstmal, bevor der sagt, wie er das Problem jetzt definiert, liegt da eine Übersetzung vor. Da wird der Mensch angequatscht, in dem Sinne, dass er sich und seine Anliegen zu einem Problem für die Nation machen soll. Nicht ich habe ein Problem mit meiner Miete, sondern meine Unfähigkeit, die Mieten zu zahlen, ist ein Problem für Deutschland. Meine Unfähigkeit, als Pflegekraft über die Runden zu kommen, ist ein Problem für Deutschland. Das ist die Übersetzungsleistung, um die ein Wahlkämpfer sich bemüht. Mit der Übersetzungsleistung ist so ein Wahlkämpfer am Ende auch ungefähr da angekommen, wo es ihm drauf ankommt, nämlich jetzt bei der Frage, wer soll es denn machen? So, da liegt jetzt seine Sternstunde. Und wer soll es denn jetzt machen? Da gibt es lauter persönliche Merkmale, die sich richtig an dem Wahlkämpfer selber festmachen, die jetzt für ihn sprechen sollen. Das eine ist was, das hatten wir vorhin schon kurz. Wahlkämpfer machen richtig Werbung damit, dass sie sagen, ich habe dir doch gerade bei deinem Problem zugehört, oder? Also, ich bin doch wohl ein Mensch, der kann zuhören. Das ist ein Satz, den trauen sich Politiker auch in Talkshows zu sagen und damit anzugeben, mit wie vielen Leuten sie schon gequatscht haben. Sie können zuhören. Gut. Wofür steht das, wenn ein Politiker sagt, ich kann zuhören? Ja, das ist der Beweis. Ich bin übrigens als Person jemand, der kennt wirklich nicht nur irgendein Problem, sondern der kennt sie alle. Der weiß, was im Land los ist. Der kennt die Probleme der Menschen. Und was folgt daraus? Das ist alles jetzt an der Person des Politikers ausgedrückt. Die Aussage, ich bin übrigens fähig dazu, von allen individuellen Problemen, von allen sogenannten Partikularinteressen abzusehen. Ich kenne sie alle, mache mich also mit keinem Einzelnen gemein. Ich bin an kein einzelnes Interesse gebunden, sondern ich kenne sie alle und stehe über allen. Ich habe sie alle im Blick, kann also mich von allen trennen. Ich bin also jemand, der sich wirklich unparteiisch ganz um Deutschland kümmern kann. Wenn man ein zweites von diesen Gütesiegeln von wahlkämpfenden Politikern, da werben sie damit, ich bin doch so einer, der ist glaubwürdig. So, ja, was soll damit gesagt sein? Damit macht er die Frage auf, bin ich wirklich so überparteilich, wie ich eben gesagt habe? Oder könnte es nicht sein, oder muss man nicht den anderen wenigstens vorwerfen, dass die eigentlich am Ende doch bloß einzelnen Interessen in der Gesellschaft dienen und nicht über allen stehen, nicht wirklich für Deutschland da sind? Das muss man den anderen vorwerfen, aber ich bin doch einer, der ist glaubwürdig darin, mich wirklich ganz der Nation zu verschreiben. Kann man übrigens auch mal so rumnehmen. Dieses Lob Glaubwürdigkeit, das zeugt auf seine Art schon davon, was einem eigentlich als Mensch übrig bleibt, wenn der Mensch denn mal gewählt ist. ja, dann muss man ihm halt auch glauben, dass das, was er tut, in Ordnung ist, weil wenn der erstmal gewählt ist, dann hat er eben die Macht in diesem Staat. Dann hat er eben die höchste Hoheit über das Gewaltmonopol, das diese Ordnung inorganisiert. Auch ein schönes Moment von diesem Lob. Ich bin doch glaubwürdig. Wenn man noch ein letztes Moment dieser Persönlichkeitsmerkmale ist, das ist ungefähr das höchste Lob, was man einem Politiker aussprechen kann. Der ist eine Führungspersönlichkeit. Ja, der kann's. Der kann Leute hinter sich versammeln. So ein Beweis dafür ist in der Regel, mit wie viel Prozent die Politiker bei irgendwelchen Nominierungsabstimmungen innerhalb ihrer Partei gewonnen haben. Wie sehr sie es also geschafft haben, Kritiker innerhalb ihrer eigenen Partei ziemlich erfolgreich mundtot zu machen. Wie sehr sie es geschafft haben, die Partei ganz und gar hinter sich zu versammeln, also als deren Führung aufzutreten. Und es ist total sachgerecht. So eine Partei, zumal im Wahlkampf, ist eben auch kein Diskussionsverein, in dem man sich mal über dies und das streitet. So eine Partei ist eben dann dazu da, ein Apparat zu sein zur Bemächtigung der Spitzenkandidaten. Das ist der ganze Sinn einer Partei, ihren Spitzenkandidaten an die Macht zu verhelfen und so sich durchzusetzen. Insofern steckt in dieser Wahlwerbung, bin eingestiegen mit, man soll nicht immer so tun, als würde einem da das Blaue vom Himmel versprochen werden. Ich will sagen, das Gegenteil ist der Fall. In der Wahlwerbung wird einem ziemlich haargenau das versprochen, was man auch kriegt. Nämlich einen Politiker, der all die Sorgen und Nöte kennt und sich definitiv um eins kümmert, nämlich um Deutschland. Das heißt, in letzter Instanz besteht das Lob von Politikern an sich selber, das, womit sie Werbung machen, darin, dass sie ziemlich erfolgreiche Exekutoren von Gewalt sind. Ja, sich über alle Gegensätze in dieser Gesellschaft erheben und gegen alle Widerstände das, was für Deutschland nun mal nötig ist, durchzusetzen. Das ist das, was in Reinform in dem Lob Führungspersönlichkeit zum Vorschein kommt. Ich bin einer, der kann mit aller Gewalt Deutschland voranbringen. Ich will da noch eine Schleife dran häkeln. Diese Tour, die Leute abzuholen, als Politiker abzuholen, dort wo sie sind, in ihrem Alltagsleben, mit ihren Sorgen und Konflikten. Ihre Sorgen aufzunehmen, um ihnen dann mit zwei Sachen Bescheid zu geben. Ja, um dich kann man sich nur kümmern, wenn man sich auch um die anderen kümmert. Und um dich, das ist das Zweite, um dich kann man sich nur kümmern, wenn der Staat in der Lage ist, sich um dich zu kümmern. Es ist zweimal das Durchstreichen des aufgenommenen Anliegens. Das eine ist, das ist übrigens gerade sehr aktuell, dieser Scheiß, ja? Dein Mietproblem. Gerade wieder im politischen Diskurs. Und die Aussage heißt, ja, Es ist wirklich echt ein Problem mit den bezahlbaren Mieten in Deutschland. Aber da kann man natürlich nur was machen, wenn Wohnungsbauunternehmen sich es auch leisten können, Wohnungen zu bauen. Dann müssen die verdienen. Deswegen dürfen die Mieten natürlich nicht so niedrig sein. Heute Morgen höre ich mir diesen Scheiß an, bei diesem neuen Wiederaufleben der Gemeinnützigkeit im Wohnungsbau. Das wird nicht gehen, denn wenn man denen bloß Steuernachlässe erlässt, dann lässt sich nie im Leben, wie man heutzutage baut, rentabel machen. So, das ist die eine Tour. Das Anliegen von den Menschen wird aufgegriffen und mit dem von Staats wegen als gegensätzliches Geschäftsanliegen organisierten Wohnungsbauunternehmenanliegen relativiert. Das zweite ist, der Staat sogar für die Steuernachlässe, das kann er sich doch nur leisten, gerade in unserer heutigen Haushaltslage, wenn der Staat genug Geld hat. Dazu muss es aber Wachstum geben. Da kann er nicht einfach Geld aus dem Fenster schütten, sondern er muss die Wirtschaft dabei fördern, Wachstum zu machen. Da relativiert so ein Politiker das Anliegen, dem gegenüber er sich herzlich offen zeigt, an seinen Notwendigkeiten den Staat zu finanzieren. Und verlangt, dass das doch jetzt wohl ab sofort die Sorge von jedem dahergelaufenen, wohnungssuchenden Menschen ist, dass er sich darum kümmert, dass der Staat sich und seine Wohnungspolitik finanzieren kann, also genug einnimmt. Und dann, so, diese Tour, sich dauernd dem Volk als die relativ beste Alternative des Regierens aufzudrängen, dass diese zwei großen Schwierigkeiten zu bewältigen hat, ja, die machen sich was zunutze. Was sie gar nicht herstellen müssen in ihrer politischen Willensbildung. Wo sie was anquatschen, was längst vorliegt. Die machen sich zunutze mit ihrem dauernden Werben. Seht ihr, was ihr braucht? Gutes Regieren, mich. Da machen sie sich zunutze, dass die lieben Leute, die sie da anquatschen, ja schon die ganze Zeit von politischen Entscheidungen betroffen sind. Dass die ihr Streben und Leben vollumfänglich in den von Staats wegen gesetzlich organisierten Bahnen führen. Dass das so sein muss, dass das so bleiben muss, das stellen Politiker nie in Frage, sondern davon gehen sie aus. Da verlangen sie auch, dass davon jeder, mit dem sie quatschen, davon ausgeht. Und genau deswegen, so geht die Argumentation, muss es doch fürs Volk brennend interessant sein, wer diese Gesetze macht. Wie er sie macht und dann doch wieder, wer sie macht. Weil das ganze Leben mit seinen Alltagssorgen doch in den Bahnen des Gesetzes läuft, muss doch ein jeder furchtbar daran interessiert sein, dass diese Bahnen des Gesetzes richtig, nämlich von den Richtigen gemacht werden. Ich. Das ist die Kurzform dieses Argumentierens. Und dieses Argumentieren ruft etwas auf, was es durchs Argumentieren nicht herstellen muss, nämlich die Betroffenheit, die vollumfängliche Einsortiertheit in die gesetzliche Geregeltheit des Lebens durch die Politik. Das ruft auf den Standpunkt von Leuten, die Praxis von Leuten, in den gesetzlich erlaubten Bahnen zu etwas kommen zu wollen. In gesetzestreu, so gut es geht, Geld zu verdienen. Im Rahmen der von der Politik beschlossenen Gesetze, so gut es geht, mit dem Geld zurechtzukommen, sich glattweg das Wohnen leisten zu können, sogar noch ein privates Leben damit bezahlen zu können. So gut es geht, die allfälligen Konflikte in dieser Lebensweise einerseits zu bewältigen und auszuhalten, andererseits zu gewinnen. Der Mensch braucht Rechtsanwälte, wenn er sie sich leisten kann. So, das ist aufgerufen. Dieser alltägliche Gebrauch der Freiheit der Leute in den staatlichen Bahnen. Der wirklich, wenn er sich in den staatlichen Bahnen, in diesen gesetzlich geregelten Gegensätzen bewegt, um zu was zu kommen, wirklich dauernd Staat braucht. Der gesetzliche Regelungen braucht, die ihm sagen, wie weit er gehen darf und der andere nicht. Der, wo es sozial in die Hose geht, staatliche Stütze braucht, um überhaupt weitermachen zu können mit dieser Art der Lebensweise. Das ruft die dauernde politische Willensbildung durch die Politiker zwecks ihres Machterwerbs auf und bietet sich mit diesem Basisargument an, als wir machen das gut. Hallo? Ja. Wäre es möglich, dass man noch in eine Diskussion einsteigen kann? Ich finde das langsam ein bisschen langatmig. Jederzeit. Sogar jetzt. Ich glaube, man sollte noch mal was dazu sagen. Es gibt ja auch Leute, die sagen, ja gut, es wird eine Regierung ermächtigt. Aber man kann ja durch eine Wahl auch eine Opposition ermächtigen. Und zwar eine Opposition jetzt nicht in dem herkömmlichen Sinne als Herrschaftsalternative, sondern die finden einfach so schräge Typen wie Wagenknecht Weigel ganz gut, sagen auch, die erzählen dann eine richtige Kritik oder tolle Standpunkte und machen deswegen ihr Kreuz. So, und das, was diese Leute dann der Demokratie zugute halten, also Demokratiefans, ist ja gerade diese Bereitstellung einer politischen Alternative, sag ich mal so. Also, dass der Wahlakt eben nicht nur dafür sorgt, für diese Ermächtigung, sondern eben auch für eine zugelassene Kritik an der Herrschaft. Ja, jetzt habe ich mich schon verraten. Und, Ritton hat ja gerade was zu sagen. Ja, das ist mittlerweile so. Man muss auch sagen, die deutsche Demokratie ist in dieser Frage sehr erfolgreich. Wer eine Kritik an seinen Lebensverhältnissen nicht einfach hat und sich drum kümmert, sondern sich das Angebot machen lässt, die kannst du glatt als politisch wirkungslose Opposition im Parlament unterbringen, ist ein sehr braver Mensch. Und dann auch noch bei einer schönen Frau, das ist bei Sarah Wagenknecht ein entscheidendes Argument. Ja. Also mir fällt auch, wir reden da ja immer sehr viel über den Staat und sagt irgendwie, der Bürger hat keinen Einfluss darauf. Aber tatsächlich ist es doch so, die Bürger wählen Dinge. Sie wählen konservativ, sie wählen immer dasselbe. Das ist doch eigentlich das Problem. Also man kann doch nicht alles dem Staat in die Schuhe schieben, sondern muss den Bürgern in die Schuhe schieben. Oder? Also In meinem Teil wollte ich sagen, mit einer recht beachtlichen Wahlbeteiligung lassen sich in Deutschland die Wähler auf das Angebot ein, das ihnen gemacht wird. Nee, das tun sie doch gar nicht. Sie lassen sich überhaupt nicht auf das Angebot ein. Also zum Beispiel bei der Europawahl haben wir 35 Parteien. Sie lassen sich überhaupt nicht auf das Angebot ein. Nö, würde ich dann bestreiten. Tun sie nicht. Weil sie mal das Gleiche wählen. Naja, das stimmt ja nicht ganz. Ja, ungefähr. Es gibt ja sogar ernstlich Regierungswechsel, sogar in Deutschland. Sogar in Deutschland. Ja. Aber das sind natürlich die Parteien, die alle für den Neoliberalismus stehen und die nichts ändern wollen. Das ist natürlich klar. Die wollen auch was ändern. Wenn ich sie aufzählen darf, die FDP, ja, ja, ja. Die SPD, die Linke. Die Linke? Die wollen auch was ändern, das darfst du gar nicht bestreiten. Bloß was wollen sie eigentlich ändern? Da hat der Jere was dazu gesagt. Es gibt doch Alternativen im Parteienspektrum. Das Eigentümliche an diesen Alternativen im Parteienspektrum ist, dass sie den Leuten vorlegen, dass es um etwas anderes als wie regiert man eigentlich erfolgreich Deutschland nicht gehen kann und dass es dabei Alternativen gibt. Die gibt es wirklich. Es ist so. Sogar, guck dir mal an, da gibt es sogar Beschwerden drüber. In einer Regierung gibt es sogar Alternativen. Da sagt der Sozialminister, ich mache das jetzt bloß als Beispiel von dem, was er gesagt hat. Natürlich müssen wir mindestens 48% des letzten Verdienstes den Leuten als Rente sichern. Hintergedanke übrigens, sonst müsste der Staat noch mehr dazu zahlen. Weil die dann nämlich in die Grundversorgung reinrutschen. Aber lassen wir das mal. Sagt der, das meint er ernst. Man muss die Alten irgendwo hin tun, die nicht mehr ihr eigenes Geld verdienen. Das gehört zu diesem Laden dazu. Das ist eine Staatsaufgabe. Aber das gehört in jedem Laden dazu. Das ist in jedem Land so. Ja, so ist es. So jedenfalls in allen Ländern, die diese Produktionsweise haben. Das sind doch so. Alle Länder, oder? Ja, leider mittlerweile ja. So. Aber pass auf, ich wollte dir nur sagen, es gibt doch die Alternativen. Kaum hat der Heil das gesagt, man muss doch die Ausgemusterten irgendwie verstauen im Land und dazu gehören mindestens 48% dessen, was sie mal verdient haben, als Rentenniveau dazu. So. Kaum hat er das gesagt, meldet sich beschwerdemäßig der Bundesfinanzminister mit der Alternative. Finanzierbar muss das aber sein. Dafür ist er ja auch zuständig, ja? Da beruft er sich auf sein Amt. Finanzierbar muss das aber sein. So, was macht denn jetzt dieser Streit klar? Dieser Streit macht klar, dass hier zwei Staatsnotwendigkeiten miteinander wirklich in eine Kollision geraten, die machen daraus sie profilierende Alternativen und belästigen das Publikum damit, sich auf diese Alternative einzulassen. Das ist der Kunstgriff der Politisierung. Das sind eigentlich zwei Fragen, die in eine ähnliche Richtung gehen, aber ich spalte das besser und lasse ich erstmal die eine beantworten. Ganz kurz, sind die Fragen auch bis hinten verstehbar oder sollen wir Mikro benutzen? Bei meinem Lautenorgan braucht man kein Mikrofon. Und die verstehen Sie halt gerade nicht. Ja, schon klar. Gibt es ein Mikro? Mach wie du willst. Ja, ich hoffe, ich bin nicht zu laut, wenn ich mit einen Hörschaden bekomme, sagt ihr bitte was. Gut. Es ging um, das ist ziemlich am Anfang mit der Geschichte, dass sich jeder darauf einlasse, auf dieses Angebot und die quasi Alternativlosigkeit des Beherrschtwerdens, wenn er wählen gehe. Und in der Richtung, da ist ein Nachfrage, wie sieht es aus bei, wie bewertet ihr Parteien, die quasi gar nicht mehrheitsfähig sind, weil sie nicht die entsprechenden Wahlergebnisse bekommen, jetzt die MLPD, die Partei, also ich zähle jetzt alle zusammen, ohne die jetzt damit gleichsetzen zu wollen, sondern einfach im Sinne, dass die jetzt diese Mehrheit nicht bekommen, diese Verjüngungsforschungs-Pappnasen und was noch alles. Also einfach die Leute, die froh sein können, wenn sie 1%-Hürde schaffen, und das mache ich jetzt zwangsläufig, also nicht zwangsläufig als Deutsch für Bashing. Also die Frage ist, sowohl die, also die einfach nicht eben in die Herrschaftswelt zu kommen, oder Leute, die ungültig wählen gehen, was macht ihr daraus, die ja dann trotzdem irgendwie Kreuz setzen, aber bei denen es dann nicht darauf hinausläuft, dass diese Ergebnisse irgendwie in Richtung Regierungsbildung eine Chance haben, die ja dann selbst jüngere Parteien wie die AfD zum Beispiel unter Umständen haben können. Oder die Linke, die jetzt zum Beispiel auch noch nicht so lange existiert, wie sagen die SPD und CDU, sondern einfach das eben, also quasi die, sagen wir, also die unrealistischen Wahlmöglichkeiten und das ungültige Wählen. Was macht ihr daraus in diesem Modell, dass es zwangsläufig eine Zustimmung sei? Das ist meine Frage. Also meine erste Frage. Die andere, damit nerv ich später, aber erst sollte jemand antworten. Also ich halte das schon für unterschiedliche Fälle. Bei der MLPD frage ich mich, wie man eigentlich auf die Schnapsidee kommen kann, zu sagen, man vertritt ein proletarisches Klasseninteresse, was irgendwie sowas mit Geld verdienen durch Arbeit und damit nicht klarkommen ist. Und dann sagt man, das wäre am besten in einer Wahlurne. Ich mal was anderes zu diesen eigentümlichen Parteien, die da jetzt übrigens damit werben bei der Europawahl. Hier gibt es keine 5%-Klausel. So. Es wird welche geben, die wählen. Was ist das eigentlich für eine Schönheit der Demokratie? Das ist die Schönheit der Demokratie. Es geht ein bisschen in die Richtung der Antwort, die ich da gegeben habe. Da gibt es ein Angebot für Leute, die die Einbildung, die Wahl ist ein Freiheitsakt freier Bürger, für sich realisieren, folgenlos, aber für sich realisieren. Übrigens sogar, bei uns gibt es keine 5%-Klausel. Wenn diese Parteien damit werben, dann sagen sie denen gleich, das ist folgenlos, wenn ihr uns wählt. Ja? Aber eine Folge hat's, und das ist eine Folge, die gehört zu dem Perfekten an einer Demokratie dazu. Es hat die Folge, dass die Unwahrheit über die Wahl von diesen Wählern scheinbar wahrgemacht wird. Und es ist doch meine freie Entscheidung. Der Freiheitsakt dieser Leute, der trennt sich von dem, ich mache mich jetzt zum Material einer politischen Mehrheitsbildung. Und die nicht wählen gehen, haben alles richtig gemacht. Wir haben nur was nicht falsch gemacht. Aber dann kommt das alles genauso weiter wie vorher auch. Kein Unterschied, null Unterschied. Das ja, ist so, ja. Ja, genau. Ja. Aber mir ist das. Das ist so. Ich auch nicht. Aber man muss sich ja auch ernstlich, ne, nicht darauf beschränken lassen, dass die Alternative heißt, entweder du gehst wählen, dann siehst du ja, was dabei rauskommst, oder du gehst nicht wählen. Es sollte doch vielleicht auch noch was anderes geben, worum man sich kümmern könnte. Was gibt es denn da Alternativen? Das habe ich doch eben angedeutet, als ich mir ein bisschen... Anton hat gesagt, ist klar. Das habe ich eigentlich gerade mal angedeutet, als ich gesagt habe, bei dieser MLPD habe ich den Eindruck, das sind schräge Vögel. Jetzt erzählen Sie, worum Leute Grund hätten, sich zu kümmern. Um die notwendigen materiellen Sorgen von Leuten, die für Lohn arbeiten gehen. Sich darum zu kümmern, ist richtig. Es ist sogar ein bisschen mehr. Es hat richtig was von, es ist notwendig, sich darum zu kümmern. So, bitteschön, aber was bietet jetzt so eine Partei an? Die bietet an, dass man dieses sich kümmern abtritt an diese Partei, indem man einen Zettel in die Urne wirft, auf dem nicht mal draufsteht, dass die sich drum kümmern sollen. Also hast du auch keine Alternative? Ich will da auch noch mal kurz was zu sagen. Auch zu diesem, das ist eine berechtigte Frage. Ja, lass mich mal kurz noch antworten. Keine Antwort. Doch, jetzt, ich möchte mal eine Antwort geben auf, es war kurz vorhin die Frage, was ist eigentlich mit den ungültigen Stimmen? Von da aus möchte ich auch noch mal auf die Frage nach der Alternative kommen. Die, ja, das gibt es auch in dieser Demokratie, dass Menschen sagen, ich wähle ungültig, ich möchte keiner dieser Parteien eine Stimme geben, aber ich möchte trotzdem unbedingt beteiligt sein an diesem Verfahren, bei dem eins, ganz egal wer zur Wahl steht, definitiv feststeht, ich soll mich als dieser Herrschaft Unterworfener dazu entscheiden, mein Ja zu einer neuen personellen Besetzung dieser Herrschaft zu geben. Also das heißt, es bleibt immer noch innerhalb der Aussage, dass es eben immer eine Zustimmung, eine Akzeptanz sei. Das ist das ganze Problem, dass Menschen mit ungültigen Stimmen haben. Dass sie sagen, mir fehlt es an ordentlichen Alternativen, für die ich endlich meine Zustimmung zum Beherrschtwerden geben könnte. Das gilt auch für das, wie man das Scherz aus der Wärmepartei zum Beispiel draufschreibt. Ja. Von da aus aber in dem Sinne auch nochmal, das ist doch auch der Witz bei der MLPD, denn die hat ja letztes Mal, glaube ich, richtig Werbung dafür gemacht, für ein Recht auf Revolution. Das ist so ein Spaß. Der verdankt sich jetzt wirklich ganz dem Bedürfnis, ich möchte als dieser Herrschaft Unterworfener erstens meine Zustimmung zu der Herrschaft geben, aber dann müsste es doch eine sein, die mir auch hoheitlich erlaubt, eine Revolution zu machen. Ja, das ist ein schöner Widerspruch, den man sich dann einfängt, wenn man sagt, ich hätte einen Grund für eine Revolution, aber ich möchte unbedingt eine Zustimmung zur Herrschaft organisieren. Ich möchte ja noch eine Ergänzung zu der Frage von Ihnen vorne machen. Eine Schönheit der Demokratie ist bei euch eben nur so nebenbei angesprochen. Eine Schönheit der Demokratie ist bei euch eben nur so nebenbei angesprochen worden. Diejenigen, die gewählt haben und die ihr Kreuz bei einer Partei gemacht haben, die dann in die Regierung kommt, haben sich in der Legislaturperiode den Gesetzmäßigkeiten dieser Politik zu unterwerfen. Das Gleiche gilt aber auch für alle diejenigen, die ihr Kreuz bei einer Oppositionspartei gemacht haben. Und das Gleiche gilt ebenfalls bei denjenigen, die ein Kreuz bei einer Mini-Partei gemacht haben. Und das gilt für alle diejenigen, die überhaupt kein Kreuz gemacht haben. Und das gilt für alle diejenigen, die nicht wahlberechtigt sind, aus welchen bescheuerten Gründen auch immer. Das heißt, diese Schönheit der Demokratie besteht darin, dass für alle gleichermaßen nach der Wahl die Politik gilt und von ihnen Gehorsam verlangt. Ja, bei der Wahlkampf über die MLPD ja so interessant war, eben, was hättet ihr denn zu sagen über die letzte Generation? Das würde mich mal interessieren. Hast du nicht genug? Was sagt man zur letzten Generation? Also das ist jetzt aber wirklich ein Themenwechsel. Außer in einer Hinsicht. Ja, doch, ich weiß schon, das ist aber erstmal ein Themenwechsel. Weil nach Alternativen und so weiter gefragt worden ist. Ich halte das nicht für klug, was die letzte Generation macht. Aber erstmal macht sie was. Ja, aber ich will da gar nicht drauf eingehen, weil den Themenwechsel will ich jetzt noch nicht machen müssen. Die machen aber was anderes erstmal. So sind sie jedenfalls mal gestartet. Die letzte Generation startet damit, dass sie sagt, für die Sorgen, die sie sich um die Erderwärmung und den Klimawechsel und so weiter machen und die Betroffenheit der Leute dadurch, müssen sie sich um was kümmern. Sie treten dafür an und sagen, wir treten dafür ein, dass es da einen richtigen Kurswechsel geben muss, damit diese Scheiße nicht so weitergeht. Jetzt haben sie da schon, also kaum hatten sie was in die Hand genommen, haben sie da schon das eigentümlich demokratisch Wohlerzogene gemacht, dass sie gesagt haben, dass unser Willen demonstrieren wir. Auch so eine schöne Einrichtung der Demokratie. Das stimmt doch nicht, das machen Sie doch gar nicht. Sie blockieren, das ist doch ein riesiger Unterschied. Sie stören und blockieren. Das ja, aber demonstrativ. Nee. Doch. Nein, Sie blockieren und stören. Im Wort von der Installation demonstrieren. Sie demonstrieren nicht die Fridays for Future beispielsweise. Ja, da hast du recht. In der Frage sind Sie auch Radikalinskis, aber ich wollte ja mal gerade sagen, das ist das Unentschiedene bei Ihnen. Stehen Sie jetzt eigentlich auf dem Standpunkt, das ist eine Angelegenheit, das müssen die Leute, denen es um Kopf und Kragen geht, selber verfolgen und dem nachgehen? Oder stehen Sie auf dem Standpunkt, wir zeigen, dass man sich darum kümmern müsste und setzen darauf, dass das mehrheitsbildend in unserer Demokratie ist? Lass mich kurz zu Ende reden. Weil die letzte Generation, von der du redest, ist diesen wohlerzogenen demokratischen Weg weitergegangen. Und zwar in die Richtung. Sie haben nämlich selber gesagt, sie bringen sich in das wählbare Parteienspektrum ein. Auf sowas will ich hinweisen, die Demokratie ist so organisiert. Jetzt sind wir beim Demonstrationsrecht und das hat eine Brücke zum Wählen. Die Demokratie ist so organisiert, dass sie den notwendigen Unzufriedenheiten, notwendig deswegen, weil das ist eine Gesellschaft von gewaltträchtigen, entgegengesetzten Interessen. Da bleiben Interessen immer auf der Strecke und werden geschädigt. So, die Demokratie ist eine Einrichtung, die bietet dieser notwendigen Unzufriedenheit glattweg die Gelegenheit, sie einzubringen in den politischen Betrieb. Ja, warum auch nicht, spricht doch nichts dagegen. In dem politischen Betrieb dann aber wird aus dieser Unzufriedenheit das gemacht, worüber wir heute reden. Es wird ein Schmiermittel für die politische Auseinandersetzung daraus gemacht. Wer am besten regiert? Wie gesagt, diese letzte Generation, die ist richtig diese Uneindeutigkeit, mit der sie mal angefangen hat, in diese fatale Richtung weitergegangen. Sich und ihre Klimasorgen zum Schmiermittel des demokratischen Streits moderiert werden. Also nach meiner Erfahrung ist es genau andersrum. Ich würde sagen, dass die letzte Generation in jeglicher Hinsicht demokratisch sehr, sehr gut aufgestellt ist, und zwar in Form von Grundtischen. Also was ich hier heute erlebe, ist ja so, das ist ja hier ein Vortrag für Zuhörer, anderthalb Stunden lang. Das ist meiner Meinung nach auch keine Kommunikation. So was ist dort? Unvorstellbar. Unvorstellbar. Dort findet Kommunikation statt. Jeder kann sich einbringen und es wird nach Lösungen gesucht. Und das Umland ist 1A, kann ich nur sagen. Und dass die sich aufstellen lassen zur Europawahl, das ist vielleicht auch einerseits eine Provokation. Finde ich in Ordnung, weil darauf werden sie sowieso nicht besonders großen Wert legen. Die werden einfach weitermachen. Ja, das stimmt natürlich. Ja, ja. Angefangen mit dir. Nur stimmen muss es. Nee, warte mal, dahinter, der war noch. Ja, oh. Entschuldigung. Ich habe eine Frage mehr oder weniger zum Ablauf des Ganzen. Jetzt wurde ja ganz viel Kritik geäußert. Wird es später am Abend auch noch um Lösungen oder Alternativen gehen oder bleibt es bei diesem, bei der Kritik des Bestehenden? Ja. Okay, danke. Das bleibt dabei. Naja, ganz so ist das ja nicht. Es war an dem Beispiel MLPD was gesagt, das ist doch keine Alternative. Dass man sich um seine materiellen Interessen dann eben wirklich kümmert. Und das muss man selber machen, weil das wird einem nicht abgenommen. Es ist an diesen Klimaprotestleuten gesagt worden, was da wirklich der Scheideweg ist. Entweder man geht den Weg und sagt, das Anliegen mit diesen Klimasorgen nimmt man so ernst, dass man sich dann aber bitteschön auch wirklich selber drum kümmert. Oder man lässt sich von der Demokratie auf das Angebot hinführen, gib deine Sorge in den Parteienstreitbetrieb und in das Wählen von Politikern ein. Dann geht es da drin aber auch ein. Im doppelten Sinn des Wortes. Also das sind doch zwei Hinweise, oder? Den Zwischenruf wollte ich auch ganz gerne kommentieren zur MLPD. Das ist doch keine Alternative. Weil das spricht auch erstmal eine Wahrheit über eine demokratische Wahl aus. Eine Alternative kann letztlich nur die sein, die genug Stimmen versammelt, um selber diesen Laden hier zu schmeißen. Und alle anderen werden eben desavouiert in dem Sinne, dass ihre Einwände eben mit dieser Stimme dann auch abgegolten sind. Sie haben sich am Prozess beteiligt. Und damit steht fest, dass sie nichts zu sagen haben. Ich will auch noch mal zum Thema Alternative was sagen. Diejenigen, die jetzt hier eine Alternative eingefordert haben, haben meines Erachtens das, was hier da vorne vorgetragen ist, nicht verstanden. Ich will jetzt erläutern, in mehrfacher Hinsicht. Erstens müsste ja rausgekommen sein, dass so etwas wie eine Alternative zum demokratischen Zirkus hierzulande verboten ist. Die gesamte Staatsgewalt, das war ja eines der zentralen Thesen hierzulande, setzt diese politische Herrschaftsform mit allen Gewaltmitteln durch. Und gegenwärtig hat keine Partei, keine Bewegung, keine Organisation leider die Möglichkeit, dagegen etwas zu tun. Das ist die erste Einsicht auch aus diesem Vortrag. Die zweite Einsicht heißt, was hier an Kritik der Demokratie vorgetragen ist, ist das Mittel, ist die Waffe, die man ergreifen muss, um Leute davon zu überzeugen, dass sie diesen Zirkus nicht nur nicht mitmachen, sondern weiter gegen diesen Zirkus agitieren und möglichst viele Leute gewinnen. Das ist die zweite Lehre aus diesem Vortrag. Und deswegen sind alle diejenigen, die die Frage gestellt haben, was ist denn die Alternative, leider ein bisschen an diesen beiden Resultaten des Vortrags vorbeigegangen. Ich wollte noch etwas zu dem Beitrag von da hinten sagen, zu der Organisationsform, wie das jetzt hier gemacht wurde, wie das bei der letzten Generation gemacht wurde. Ich denke, es ist eine falsche Herangehensweise, die staatliche Herrschaft über diese Gesellschaft, die Demokratie, was sie bedeutet, gleichzusetzen, damit wie sich irgendwelche winzigen Gruppen, also auch diese Gruppe, wie sie sich so organisieren. Also da steckt bei staatlicher Herrschaft doch auch einfach schon mal viel mehr Gewalt hinter und ein ganz anderer Zweck als gemeinsame Interessen oder vielleicht zumindest mal das Interesse an einer Analyse, das dazu führt, dass sich so kleine Gruppen zusammenfinden. Also das ist einfach nicht dasselbe und deshalb kann man auch nicht davon sprechen, dass das irgendwie dasselbe wäre. Und auch jetzt, nachdem die ganze Zeit Demokratie kritisiert wurde, das wieder als Wert zu verstehen, an dem man dann misst, wie das hier diskutiert wird, das macht doch wieder diese Wertkategorie auf, die es gar nicht ist, sondern es soll ja darum gehen, oder so habe ich verstanden, dass es darum gehen soll, was Demokratie ist, was sie bedeutet als Herrschaft und nicht sie als Ideal zu nehmen und daran Sachen zu messen, sondern erstmal ja, sie zu messen an den eigenen Interessen, würde ich jetzt mal sagen. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, übt ihr ja viel Kritik an der Demokratie oder wie das hierzulande abläuft, aber in gleichem Atemzuge ja eigentlich eher am kapitalistischen Verfahren. Weil dieser Widerspruch, der in der Politik ja stattfindet, oder wie ihr ihn jetzt beschrieben habt, kommt ja häufig daher, dass der Staat zur Aufgabe hat, diesen Apparat weiterlaufen zu lassen und demnach auch monetär irgendwie erfolgreich sein soll. Wenn man das jetzt aber außen vor lässt, dann könnte ja eine demokratische Gesellschaft durchaus funktionieren, weil sie dann nicht diesem Widerspruch ständig erliegt. Und dadurch könnte man ja durch eine Mehrheitsbewegung vielleicht aktive Lösungsansätze betreiben, wenn man halt nicht im Hintergrund immer dieses hätte, dass die Staatsgewaltschaft erstmal sich selber am Laufen halten muss. Oder verstehe ich da was falsch? Das ist, denke ich, der Gedanke, auf den die deine Vorrednerin gerade mal, zu dem sie etwas sagen wollte, nämlich es ist das eine, sich zu überlegen, was könnte man sich alles vorstellen unter der Abstraktion, man denkt sich mal eine Gesellschaft, in der abgestimmt wird. So. Darüber nachzudenken, wenn man das schon tut, dann muss man sich wenigstens mal das klar machen, dass man dann nicht über diese Gesellschaft nachdenkt. So. Darum soll es jetzt heute mal gehen. Mal nicht zu sagen, was könnte ich mir alles unter dem Stichwort Demokratie vorstellen? Und finde ich gut, was ich mir dann ausdenke? Sondern mal sich wirklich drüber zu unterhalten, was ist sie denn? Was ist denn die es gibt? Und in der, auch so viel sollte schon gesagt sein, in der ist, dass es dabei um eine Ordnung von kapitalistisch bestimmten Interessensgegensätzen geht, da ist das nicht einfach ein Zusatz, den man sich auch irgendwie wegdenken könnte und dann bleibt bloß noch ein nettes Abstimmungsverfahren. Sondern was jetzt schon gesagt sein sollte, ist, erstens ein Abstimmungsverfahren ist es ohnehin nicht, sondern es ist ein Verfahren zur Bestellung einer neuen Herrschaft, die dann ein ganzes Gewaltmonopol innehat, also dazu befähigt und berechtigt ist, über alle Lebensregungen dieser Gesellschaft zu entscheiden. Und zweitens, die hat in ihrer gesamten Verfasstheit überhaupt den Inhalt, eine kapitalistische Gesellschaft zu organisieren. So, und zu der wollten wir jetzt mal ein paar kritische Gedanken sagen. Und da finde ich es nicht wenig, wenn man sich darauf mal einigen könnte. Und die Fragen nach was kommt danach und was könnte man sich alles anders vorstellen? Ja. Aber einen Tipp will ich in der Frage schon noch sagen, ja. Die Gegenprobe. Für das Organisieren von wirklichen Anliegen der materiellen Versorgung, ohne dass man sich totarbeitet, sind Einrichtungen der Demokratie frei, gleich und geheim. Das Dümmste, was man machen kann. Da müsste man eher ausbauen, sowas, was der Redner da an den Fridays for Future so schön fand. Dass man sich zusammensetzt und die Sachen hintereinander kriegt, indem man sie anspricht, was muss erledigt werden und wie organisieren wir das. Das kann man nicht frei, gleich und geheim, sondern nur kollektiv machen. Und das Zweite, das kann man aus jedem privaten Leben sich klar machen. Fahren wir am Wochenende nach Schillig oder fahren wir lieber nach Salenburg? Darüber kann man in der Familie meinetwegen abstimmen. Da passiert nichts Schlimmes. Sicher? Aber wenn man eine Frage am Wickel hat, wie machen wir das richtig, sodass es zu was führt, ist Mehrheit das Bescheuertste, was man machen kann. Da muss man sich drüber unterhalten, ob das hintereinander passt und ob das wirklich zielführend ist. Da darf man doch nicht drüber abstimmen. Entschuldigung, habt ihr so etwas, also wenn schon Zimmer im Raum war, Vergleich zu Fridays for Futures. Mach das Mikrofon ein bisschen, nur weiter vom Mund weg. Weiter? So? Ja. Okay. Ich habe es mir einfach dreist geknallt, weil wo wir schon beim Vergleich zu Fridays for Futures sind, ich habe bestimmt so etwas wie Moderation. Aber ansonsten finde ich den Vergleich ein bisschen schief, weil Fridays for Futures müssen Entscheidungen treffen. Was blockieren wir, wo blockieren wir, welches Bild übergießen wir mit welcher Suppe. Und diese Veranstaltung hat ja keine Entscheidung zum Ziel oder zur Folge, sondern hier geht es um die Frage, stimmt das oder stimmt das nicht? Also es steht auch keine Entscheidung im Raum, wenn wir alle uns einig sind, dass es stimmt. Was machen wir mit diesen Inhalten und wo? Das ist ja auch kein Gegenstand der Diskussion, sondern ob es stimmt, darüber kann man wiederum schlecht abstimmen. Also so Fridays for Futures, die stimmen, glaube ich, auch nicht einfach ab. Gibt es Klimakrise? Sie gehen davon aus, dass es die Klimakrise gibt und auf dieser Grundlage müssen sie irgendwie Entscheidungen treffen, wie sie denken. Es ist die Frage, wenn man sich einig geworden ist und Entscheidungen treffen muss, wäre da also Abstimmung irgendwie also sinnvoll oder nicht? Und wäre da Mehrheit organisieren sinnvoll oder nicht? Ich glaube, es sind noch mal zwei unterschiedliche Fragen. Möchte man Mehrheit organisieren oder möchte man Mehrheit so also situativ per Abstimmung? Mehrheit, die man bei Abstimmung hat, ist immer eine situative. Also gerade sind Leute für Fahren nach Salzburg. Sie sind nicht prinzipiell, wir haben jetzt abgestimmt, wir fahren jetzt nur noch nach Salzburg. Ich weiß nicht, ob das verständlich war. Und nochmal, von Fridays for Futures lernen, Moderation. Anmachen. Test, ja. Ich würde doch nochmal gerne was, die Gewalt dieser Verhältnisse betonen, auch nochmal zum Beispiel am Beispiel Fridays for Future, wurde jetzt ja schon dazu gesagt, wie die sich auch irgendwie intern organisieren, aber das ist jetzt erstmal egal. Die haben 2021 ganz radikal damit angefangen, sich tot zu hungern, mit der Forderung, dass der Staat mal, dass die Staatschefs mal persönlich mit ihnen reden sollen. So, das war da deren Forderung. Die Radikalität von denen hat sich noch nie darauf bezogen, selber mal irgendeine politische Veränderung selbstständig durchzusetzen, sondern das ist alles nur ein möglichst radikaler Appell an die existierenden politischen Verhältnisse. Und sogar dieser Appell ist der Regierung so viel zu radikal, dass die sagen, ihr spinnt doch, wenn ihr denkt, ihr könnt eine Audienz bei uns bekommen, einfach nur, weil ihr euch tothungert. Da wurde richtig gesagt, das geht hier nicht. Die wurden dafür angeklagt, dass die das gemacht haben. Die stehen für ihr ganzes Verfahren die ganze Zeit als Demokratiefeinde in der Presse, obwohl die doch gar nichts anderes wollen, als besser regiert zu werden. So, und das, also... Alberner Vorwurf, das ist total albern. Was ist daran albern? Also muss man einfach mal eine Zeitung aufschlagen und gucken, wie über die geredet wird. Und das ist erst, das ist kein Vorwurf, das ist, was die fordern. Und das passiert mit Leuten, die sich immer noch an die Regierung richten, aber mal meinen, die berufen sich doch auf so tolle Sachen wie das Grundgesetz und was auch immer. Und daran haben die sich jetzt mal zu halten. Ist für die Leute, die meinen, die mal aus zum Beispiel der Behandlung, es wurde gesagt, die haben jetzt den Schritt Richtung Demokratie gemacht. So, hätten die den Schritt gemacht, okay, anscheinend kommen unsere Interessen in dieser Gesellschaft dann nicht vor. Für solche Leute gibt es den Verfassungsschutz, gibt es den Bundesnachrichtendienst. Da wird nämlich gesagt, sowas darf man hier in diesem Land nicht mal denken. Da wartet der Staat nicht mal drauf, dass man seine Ziele überhaupt versucht durchzusetzen. Wenn der überhaupt vermutet, dass man überhaupt denkt, meine Interessen sind in dieser Gesellschaft nicht aufgehoben, dann steht man schon auf der Zielscheibe. Und darüber könnte doch mal was darüber lernen, was Demokratie wirklich ist in dieser Welt. Das ist die eine Seite des demokratischen Staates, die du betonst. Ja, so ist es. Der Staat lässt sich nicht erpressen. Der Staat, das sind jetzt, ich zitiere ihn, der Staat muss souverän bleiben und die Handlungsfreiheit bewahren und so weiter. Das ist die eine Seite. Wir haben heute aber gleichzeitig die andere Seite von diesem, und das macht überhaupt diesen demokratischen Staat zur perfekten Form bürgerlicher Herrschaft angesprochen. Die andere Seite heißt, es ist ein von Profipolitikern Tag ein, Tag aus, Minute für Minute betriebenes Geschäft, Unzufriedenheit im Lande, Sorgen im Lande, nicht zu verbieten, nicht zu unterdrücken, sondern dauernd anzusprechen als, da sieht man's, das wäre nicht nötig, wenn besser regiert würde. Und das ist die erste ganz große Leistung von Demokratie für den Staat, dass er die Logik durchsetzt, alle Schäden im Lande, alle Interessenszurücksetzungen im Lande sind eigentlich nicht notwendig in diesem Staatssystem und der Gesellschaft, die da verwaltet wird, sondern nichts anderes als eine Frage schlechten Regierens dieses Landes. Damit behaken sich Opposition und Regierung ununterbrochen. Die große Leistung ist an der Stelle, dass die Schäden, die die Leute ja kennen, mit denen sie sich auch äußern, gar nicht als Vorwurf an den Staat erwähnt werden, sie werden erwähnt, die werden sogar aufgeblasen manchmal, sondern als Vorwurf an eine Partei und an bestimmte Politiker, denen gegenüber die andere Partei und die anderen Politiker sich damit profilieren, wenn sie dran wären, wäre das nicht nötig. Da kannst du so sagen, nach der Seite der Parteien und der Politiker, die sind so etwas wie ein ununterbrochener Staatsschutz, indem sie die ganze Unzufriedenheit auf sich beziehen und ummünzen in die dauernde Frage, vertraust du mir oder vertraust du dem? Soll ich regieren oder der? Das Zweite, was an der Demokratie ist, du hast recht, den Staat zu was zwingen zu wollen, ist verboten. Aber geh doch den Weg, der dir angeboten wird. Bring doch deine Unzufriedenheiten, deine Sorgen und Nöte in die dauernde demokratische Debatte, in den dauernden demokratischen Streit übers richtige Regieren ein. Das Erste, was dir da angeboten wird, ist, du hast doch die Auswahl. Wer soll es denn machen? Wenn dir das nicht reicht, heißt das zweite Angebot, werd doch selber Politiker. Werd doch selber Politiker. mach doch aus deiner Unzufriedenheit mit dem Laden den verbissenen Willen, an die Macht zu kommen. In einer Partei. Wie geht das? Dann findet in der Partei genau dasselbe nochmal statt für denjenigen, der sich für diesen demokratischen Weg entscheidet. Wie es die politischen Parteien mit den Wählern machen. Der Mensch kommt an und sagt, ich bin für besseres Klima. Er kriegt in seiner Partei gesagt, das muss erstens mehrheitsfähig werden, zweitens regierungsfähig werden, sonst kriegen wir nie eine Politik an die Macht, mit der man was für das Klima tun kann. Und unter mehrheitsfähig und regierungsfähig ist jetzt auch in einer Partei genau der Zirkus organisiert, den der Jere am Wahlkampf erzählt hat. Man wird dazu, und zwar zum Zwecke der Durchsetzung des eigenen Anliegens, wird man dazu in einer Partei animiert und erzogen, die eigene Unzufriedenheit, das eigene Anliegen, bitteschön in ein vernünftiges, verträgliches Verhältnis zu all den anderen in dieser Partei schon versammelten, anerkannten Gesichtspunkten eines kapitalistischen Betriebs unterzubringen. Ja, das ist natürlich klar, du kannst natürlich fürs Klima sein, aber bitte denk auch an die Arbeitsplätze. So, das ist das zweite Angebot und da will ich sagen, das ist die große Leistung der Demokratie an der Herrschaft, dass sie das unbezweifelbare Gewaltmonopol, die unhintergehbare Gültigkeit des Gesetzes als Regel der Lebensführung ergänzt um dieses Angebot, alle Sorgen, Nöte und Misshelligkeiten, die man unter dieser Regelung unweigerlich erfährt, einzubringen in die Frage, wer soll es machen? Zugunsten was könnte die Demokratie, die du so kritisierst, ersetzt werden? Wenn ihr da nichts anzubieten habt, dann braucht ihr das alles nicht reden. Unsere These hieß nicht, du hast unsere These falsch verstanden. Die Überschrift hieß nicht, die Demokratie ist eine echt schlecht gemachte Art, den Kapitalismus zu organisieren. Die hieß glatt umgekehrt. Wir haben gesagt, die Demokratie ist die perfekte Form bürgerlicher Herrschaft. Und genauso ist es. Da gibt es keine Alternative. Es gibt ein paar schlechte, aber im Wesentlichen keine Alternative, wie man diesen Kapitalismus besser organisieren könnte. Nein, das gibt es wirklich nicht. Eine andere Frage, was man von dem eigentlich hält. Aber gut. Ja, das ist doch dann die entscheidende Frage. Dann könnt ihr doch darüber reden. Nein, jetzt haben wir uns heute mal dazu entschieden, zu reden, was für eine politische Herrschaft diesen Kapitalismus organisiert und wie sie Unzufriedenheiten, die in dieser Gesellschaft notwendig anfallen, produktiv für eine Zustimmung zu dieser Gesellschaft macht. Ja. Und dazu wollte ich noch einen Gedanken zu den letzten Generationen sagen. Das Stichwort Klima, das ist ja wirklich eins. Jonas hat jetzt gerade das so allgemein erstmal nochmal in Erinnerung gerufen. Die Aufgabe von Wahlkämpfern besteht jetzt darin, das in ein Problem zu übersetzen, das die Nation mit dir hat. Ja, und das geht beim Klima auch. Das machen Parteien beim Klima auch. Da heißt dann das Problem auch ein bisschen anders. Wenn letzte Generation oder Fridays for Future sagen, uns gehen hier Länder unter und wir mögen in dem Morgen eigentlich nicht mehr leben, dann sagen die Wahlkämpfer, aha, ist es vielleicht so, dass dein Problem eigentlich darin besteht, Stichwort Übersetzung in ein Problem der Nation, ist es nicht eigentlich so, dass Deutschland sich mal viel mehr darum kümmern könnte, seine Autoindustrie für einen Zukunftsmarkt für morgen fit zu machen. Ist es nicht vielleicht so, dass Deutschland das Problem hat, dass die Verbrenner übermorgen gar nicht mehr marktfähig sind? Das unterstellst du doch gerade. Das wollen die doch gar nicht. Natürlich. Die wollen keine E-Autos. Nein, die Grünen. Weil wann wollen die E-Autos? Was soll das? Was gut, über die Fakten streite ich mich jetzt nicht. Dass Politiker nicht darum. Ja. Ich muss kurz nachfragen, wer will die nicht? Die letzte Generation. Ach so, ja, eben. Das ist doch der Punkt, den ich sagen möchte. Ich rede gerade über die Politiker. Ich rede gerade über Parteien wie die Grünen. Die jetzt das ist überhaupt mein Punkt, die jetzt das Problem von so Gruppen wie letzte Generation übersetzen in ein anderes Problem. Nämlich übersetzen in ein Problem, das Deutschland hat, das Deutschland jetzt mal angehen müsste, nämlich, und dann sieht das Problem übrigens auch ganz anders aus, dann sieht das Problem so aus, wir müssen unsere Autoindustrie auf Vordermann bringen. Wir müssen mal wieder schauen, ob wir in Sachen erneuerbare Energien nicht viel mehr zu einem Zukunftsmarkt werden können, der dann auch die ganze Welt ausstattet. Wie sehr das erfolgreich ist und wie sehr nicht ist, dann wird man abwarten müssen. Im deutschen Wesen soll die ganze Welt genießen, mal wieder. Es ist vorhin ausgeführt worden, und das würde ich gerne nochmal festhalten, von euch ausgeführt worden. Warum der Mensch bei diesem Hinweis, merkst du nicht, dass dein Problem eigentlich ein Problem ist, weil es nur korrekt gehandhabt werden kann, wenn wir das als Problem der nationalen Organisation, des nationalen Interesses behandeln, dass die Menschen da nicht sagen, ja dann scheiß auf das Wählen, wenn es jetzt nur noch um den Staat geht, sondern der Jonas hat vorhin, und das finde ich ein wichtiges Argument, ausgeführt, dass weil der Mensch von morgens bis abends involviert ist über das Rechtssystem und über die ganzen Notwendigkeiten, in die er in dieser Gesellschaft notwendigerweise sich einfädeln muss, warum dem das in der Tat dann eine gewisse Plausibilität hat, dass er sagt, ja stimmt, das Interesse der Nation muss eigentlich auf jeden Fall vorkommen, weil da komme ich ja auch drin vor und er kommt ja auch jeden Tag drin vor. Also also ich will erklären, warum die Leute nicht bei dem, worauf du lange Wert gelegt hast in deinen Ausführungen, dann sagen, ja, wenn es so ist, dann lasse ich den Quatsch mit dem Wählen. Oder überhaupt habe ich dann eine ganz schlechte Meinung über die Nation, sondern mitnichten. Genau aus dem Grund, weil sie hinten und vorne über Recht und Gesetz und über ihren Werkeltagsalltag auf den Staat verwiesen sind. Ich wollte aber schon an der Stelle Subjekt und passives Subjekt unterscheiden. Der Werkelalltag in den Bahnen des Gesetzes produziert ununterbrochen für die Leute Gründe der Unzufriedenheit. Und da drin ist noch nicht gleich entschieden, welche Konsequenz sie daraus ziehen. Es sind schon die Politiker, die sie einerseits, das war jetzt die Debatte mit ihm da, einerseits mit dem schlichten Mittel der Gewalt, die was also alternativlos macht, andererseits mit der Festlegung auf ihren demokratischen Zirkus dafür sorgen, dass die Konsequenz aus der Unzufriedenheit so zuverlässig dort landet, ich brauche Regierende, die es besser machen. Das ist das Werk von denen, ja. Also das ist schon ein schwerer Fehler von den Leuten, das mitzumachen. Aber guck dir mal an, was für einen nie endenden, unendlichen Aufwand demokratische Politiker wirklich sekündlich dafür aufbringen, die Unzufriedenheit der Leute in ihren Regelungen immer zu übersetzen, immer dorthin zu führen, dass es eine Frage des besseren Regierens wird. Und sie. Nein, aber ich wollte sagen, es kommt mir sehr darauf an, mal zu sagen, weil wir heute über Demokratie reden. Weil wir heute mal über Demokratie reden. Die Leistung der Demokratie ist, das brave Leben in den Gesetzen des Staates glattweg auch noch dafür fruchtbar zu machen, dass die Leute sich selber für den Standpunkt hergeben, deswegen ist es so wichtig, wie ich regiert werde, wer mich regiert. Das ist das Werk der Politiker, das ist die Dauerbeschallung von den Menschen. Wer führt die Dauerbeschallung denn durch? Wir reden jetzt 2,5 Stunden hier. Ja, über Demokratie. Naja, die gibt es schon seit Jahrzehnten. Wir hier in dem Raum reden jetzt 2,5 Stunden und hauptsächlich ihr beiden da vorne. So, und in den ganzen 2,5 Stunden habe ich noch kein einziges Mal was über die Rolle der Medien hier gehört. Ihr seid immer die Politiker beschallen. Das ist komplette Volksverarschung, was ihr hier abspult. Das ist komplett an der Thematik vorbei. Als Politiker ist man so klein mit Hut. Man muss vor der Bild, vor Springer, vor dem Bertelsmann und vom Spiegelkusch spielen. Ja? Und Schröder hat gesagt, zum Regieren brauche ich Bild und Glotze. Vor 20 Jahren hat er das gesagt. Und da hatten wir noch keine Plattformmedien und wurden noch nicht komplett vom Überwachungskapitalismus eingenommen. Hier sind ganz andere Mechanismen am Werk. Davon ist in 2,5 Stunden hier nichts geredet worden. Ich finde das katastrophal. Aber mit deinem Schröder-Zitat hast du dir selber widersprochen. Mhm. Und zwar 100%. Ja. Einerseits hast du nämlich das Bild aufgemacht, eigentlich sind die Medien die heimlichen Herrscher in diesem Land und die Politiker sind die Fuzzis. Da habe ich mich schon gleich gefragt, warum wollen die Fuzzi, warum reißen sich die Fuzzis eigentlich den Arsch auf, um bei Bild ein Interview zu platzieren? Wenn die Bild-Zeitung sie so knechtet. Aber dann kommst du mit dem Schröder um die Ecke und sagst, der Schröder hat mal gesagt, zum Regieren brauche ich bloß Bild und Glotze. Ja. Da hat der Mann mal gesagt, die Medien, die Öffentlichkeitsarbeiter, sind der Transmissionsriemen seines Regierens, ja, um es mal gewählt zu sagen. Ja, aber ihr tut so, als wäre der Mann am Wahlkampfstand, als wäre das jetzt das große Problem und hätte der jetzt hier großen Einfluss auf Problemlösungen und so weiter. Und die ganzen Abgeordneten, die in den Parlamenten reden, na klar haben die Minister und vor allem der Kanzler haben die ein Wörtchen zu sagen. Und da kommt es darauf an, dass die richtigen Medien auf ihrer Seite haben. Es ist auch nicht so, dass Bild mit jedem klarkommt und jeder Politiker mit Bild klarkommt. Also es gibt auch genug, die von Bild fertig gemacht werden und von anderen Medien fertig gemacht werden. Ich wollte nur darauf hinweisen, ja, ist alles sehr kompliziert und komplex und ich finde das, was ihr hier präsentiert habt, ziemlich unterkomplex für das Thema, was ihr aufgemacht habt. Das habt ihr gut gewählt, kurz vor der Wahl, unbenommen, 150 Leute in dem Saal, Applaus, ja, aber der Angang in der Thematik finde ich eher an dem Anspruch gemessen dann doch ein bisschen enttäuschend. Also das ist ja die Medien. Kind ist doch die Maßstäbe, die sie aufmachen. Und die blöde Bild kann gar keine anderen Maßstäbe. Das ist wirklich das Entsetzliche von der Bild als den nationalen Erfolg. Aber was er genau ausmacht, das entscheidet doch die Politik. Also das ist doch die macht einen. Nein, die macht auf ist der blöde Lindner. Hey, lass mal bitte die anderen ausreden. Ist der blöde Lindner ein guter Verfechter von Deutschland muss sparsam werden oder macht er irgendwie, gibt er zu viel Geld an die Falschen raus? So Fragen wirft die Bild auf. Ist natürlich parteilich in dieser Frage. Die hat eine Agenda. Aber die Agenda ist eine innerhalb von der Frage, was braucht es, um dieses Deutschland zu regieren? Die Frage der Bild-Zeitung, so Frage von vor 20 Jahren. Heute entscheidet Facebook und Twitter die Wahl. Das mag sein. Deswegen würde der Schröder ja heute auch sagen, zum Regieren brauche ich Bild, Glotze und X. Was man, glaube ich, schon nochmal bemerken kann, ist, dass es eine Verbindung gibt zwischen der Form von Protest, wie von Gruppen von der letzten Generation oder Fridays for Future und dem, was man projiziert, was wir glauben, was funktioniert in Medien, sozialen Medien, Facebook und so weiter. Also die Radikalität in der Protestform der letzten Generation ist auch eine, die mit einpreist, dass das ein Weg ist, an Aufmerksamkeit zu kommen. Und da findet oft genug statt, so meine ich zu beobachten, dass die Form zunächst steht, der Erfolg der Transportation der eigenen Botschaft, die man glaubt, zu senden zu wollen, und dem, was man denn da eigentlich zu sagen hätte. Und das hat einen negativen Einfluss auf den Inhalt und ist eine Form, den gar nicht mehr setzen zu können. Ich will mal was zu dem und auch nochmal zu der Frage mit den Medien sagen. Ihr denkt jetzt darüber nach, du sagst, in welcher Form die Programme von Politikern oder von Wahlkämpfern präsentiert werden. Du hast darüber nachgedacht, wer sie präsentiert. Ob es die Bild-Zeitung ist, ob es der Spiegel ist, ob es Twitter ist. Du hast auch darüber nachgedacht, wie die Zeitungen das dann kommentieren. So, aber was kommentieren sie denn? Sie kommentieren ein Programm einer Partei, ein Programm eines Kanzlerkandidaten oder was auch immer. Über die haben wir jetzt mal ein paar Sätze gesagt. Was ist denn das Programm, zu dem dann am Ende Wähler in die Wahlkabinen gehen und nicht sagen, ich wähle Bild oder ich wähle Twitter, sondern wo Wähler hinterher in die Wahlkabinen gehen und sagen, die Führungsqualitäten von dem Merz, die leuchten mir total ein. Den Merz, den halte ich für einen kompetenten Macher, der sich wirklich um den Erfolg Deutschlands bemühen kann. So. Die Fehler, die dieser Gedanke enthält, über die habe ich geredet. Die Fehler, die es bedeutet, das Programm, das die verschiedenen Medien, manchmal kritisch, manchmal positiv, den Menschen erzählen, über die haben wir heute nachgedacht. Und so viel bleibt ja allemal, egal welches Medium es ist, übrig, dass du hinterher, selbst wenn du die Bild liest, ungefähr weißt, was die Wagenknecht will, was der Merz will, was der Scholz will. Und wenn du hinterher bloß das weißt, der Merz, der weiß schon, was für Deutschland nötig ist, der Scholz ist einer der Klempner der Macht und die, weiß ich nicht, was sie über den Wagenknecht sagen. Am Ende weißt du bloß, wer der beste Führer ist. Na und? Das, worum es uns heute gehen sollte, war, das ist überhaupt die entscheidende Leistung der Demokratie, dass sie die Menschen, die dieser Gewalt unterworfen sind, auf die Frage festlegt, wen haltet ihr für am kompetentesten darin, das Programm, einen Kapitalismus mit Gewalt durchzusetzen, wirklich zu verfolgen. Wen haltet ihr für am kompetentesten darin, souverän über allen Interessensgegensätzen zu stehen? Diese Frage als Wähler zu beantworten, das ist die Leistung des Wahlkampfes und das ist die Leistung, zu der die Medien ihren Beitrag leisten. Ja. Was? Nur ganz kurz dazu. Ich glaube, dass man, wenn man ein Problem lösen will, erstmal richtig analysieren muss. Ja, das ist erstmal die Grundvoraussetzung. Und dann muss ich sagen, erwarte ich mir kurz vor der Wahl, ich weiß nicht, wir gehen, glaube ich, gleich alle nach Hause und sind mehr oder weniger deprimiert. Ja, auf jeden Fall. Aber wir sind uns einig, dass wir in der dysfunktionalen Organisationsform Demokratie leben. Nein. Können wir? Sie bildet nicht wirklich den eigentlichen Volkswillen ab, der eigentlich zustande käme, wenn wir zum Beispiel nicht eine ständige Manipulation durch Medien, Social Media und so weiter hätten. Insofern betrachte ich, gut, dann betrachte ich es als dysfunktional. Ihr findet das alles super so. Aber ich finde halt, dass wir hier doch in einen sich links, glaube ich, orientierten und sich fühlenden Auditorium doch irgendwie ein bisschen mehr auch noch Engagement und irgendwie ein bisschen Motivation spüren sollte und nicht einfach so, ja, es ist halt so, Gott, man kann halt nichts machen. Also das ist echt, hab ich schon. Ja, danke. Also brauch ich keine Empfehlung, aber ich finde das halt schade, weil es wäre durchaus mehr drin. Und das hier könnte jetzt genauso gut, sage ich mal, von wie heißt es hier, liberale Moderne oder Rand Corporation, Leute passiv halten, die Aussichtslosigkeit der Situation vor Augen führen, damit bloß nichts passiert. Das finde ich echt enttäuschend. Widerspricht dir kurz in zwei Punkten. Das kann deprimierend sein. Hier sollte nicht gesagt sein, dass die Demokratie was Dysfunktionales sei, sondern es sollte gesagt sein, es ist überhaupt die perfekte funktionale Form. Leute nicht nur in den kapitalistischen Gegensätzen gesetzlich zu beherrschen, sondern das auch noch mit ihrem Willen hinzuorganisieren. Deswegen widerspreche ich dir im zweiten Punkt. Du hast gesagt, dysfunktional ist die Demokratie darin, dass sie nicht den wahren Willen des Volkes abbildet. Es ist schlimmer. Funktional ist die Demokratie darin, dass sie den für sie passenden Willen des Volkes bildet. Das ist meine Gegenthese. Und die Analyse machen wir deswegen. Das ist aber vorhin schon mal gesagt worden. Weil diese Kritikpunkte an der Demokratie, die sind das Instrumentarium, zumindest mal die universelle Zustimmung zu diesem Laden ein bisschen in Frage zu stellen. Deswegen machen wir das. Machen wir nicht deswegen, weil wir gerne so uns heiser labern. Mehr kann ich nie anbieten. Das stimmt auch.